Entschuldigung. Ja. Herzlich willkommen zum Fehlfarben-Podcast, die Nummer 8. Mein Name ist Anke Grüner und auf Twitter findet man mich unter Anke Grüner. Und links von mir sitzt... Wieder mal der Felix unter Twitter auf... unter @der_mikrofon zu finden. Der mache ich doch gleich. Ja. Und zu guter Letzt der Florian auf Twitter @munifornication. Genau, sehr schön. Wir sprechen heute über zwei Ausstellungen, die wir uns im Haus der Kunst angeguckt haben. Einmal Hanne Darboven und zum Zweiten ein paar Bilder aus der Sammlung Götz. Die nennt sich Zufallsmuster. Was das genau ist, darüber geben wir dann gleich ein. Wir trinken heute Cremant, ausnahmsweise mal kein Wein. Gastgeber bestimmt ja das Getränk und ich persönlich bin ein großer Freund von Alkohol mit Kohlensäure drin. Und deswegen dachte ich, yay, Cremant. Und wir nehmen gleich einfach mal den ersten, würde ich sagen. Was haben wir denn? Wir haben drei Gläser vor uns. Wir haben zwei weiße und einen Rosé. Auf den bin ich schon sehr gespannt. Jetzt haben wir dann einen weißen. Mal gucken. So, riecht nach Sekt, ne? Ja. Ich habe mal irgendeinen Sommelier gehört, der gesagt hat, Sekt, Champagner etc. in großen Schlucken trinken. Dieses Nippen am Sekt ist völliger Müll. Das ist lustig. Aus Versehen habe ich jetzt einen großen Schluck. Ja. Ich finde den sehr sektig. Ich finde den gar nicht so cremant. Also cremant ist ja... wenn ich mir das richtig auf der Wikipedia durchgelesen habe, die Champagner-Gärung nur eben nicht in der Champagne. Und eigentlich hätte ich jetzt ein bisschen mehr Hefe erwartet. Also der schmeckt wie ein netter Sekt. Ja, gell? Finde ich. Ja, okay. Kann man trinken, aber... Ja, hat so ein bisschen so einen dumpfen Nachgeschmack noch, wo ich, denn ich so ein bisschen als Fehlnote werden würde, aber ja, Sekt halt. Also. Ja, ich mag den gern. Also genau das mag ich so gerne an diesem Blubberzeug, dass da immer noch so ein bisschen Staub im Rachen zurückbleibt. Aber gut. Ja, kann man trinken, würde ich sagen. Guter Einstieg. Dann würde ich sagen, wenden wir uns der Kunst zu. Und ich bin sehr gespannt. Wir fangen mit Hanne Darboven an. Hanne Darboven ist eine Konzeptkünstlerin, eine deutsche Konzeptkünstlerin. Sie hat von 1941 bis 2009 gelebt, hat in Hamburg gelebt, hat da auch Kunst studiert bis 1966 und ist dann nach New York gegangen für, ich glaube, anderthalb oder zwei Jahre. 1966, 67 war sie da, wo sie sich dann besonders mit dem Minimalismus und der Konzeptkunst auseinandergesetzt hat, hat mit Saul Lewis zusammengearbeitet, beziehungsweise ist sehr von ihm beeinflusst und gefördert worden. Die erste Ausstellung von ihr gab es bereits 1967 in Düsseldorf und seitdem ist sie eigentlich ja immer ausgestellt worden und gehört zu den großen Konzeptkünstlerinnen. Im Haus der Kunst läuft gerade eine Ausstellung von ihr, die nennt sich Aufklärung. Die läuft noch bis zum 14. Februar und die findet zusammen mit der Bundeskunsthalle in Bonn statt, wo quasi der zweite Teil der Retrospektive läuft. Da ist es, glaube ich, ich hatte es mir notiert. Und natürlich vergessen. Ich glaube, da sollen die politischeren Arbeiten von ihr drin sein, die sich sehr, sehr stark auf die Politik beziehen. Genau, und hier ist dann mehr das Kulturelle, eben die Aufklärung. Und es ist, glaube ich, soweit ich weiß, die erste große Retrospektive von ihr seit ihrem Tod 2009. Und ich bin sehr gespannt, was meine charmanten Mitschreiter dazu zu sagen haben. Na, möchte irgendwer freiwillig anfangen? Ja gut, also ich muss ganz ehrlich sagen, sagen wir mal, die treuen Hörer wissen, dass ich durchaus der kopflastigen Kunst zugeneigt bin oder auch einer intellektualisierten Kunst durchaus gerne fröne, also einfach auch das Interesse und mich Sachen reinzubeißen. Ich muss ganz ehrlich sagen, mein allererster Eindruck war so trotz also dieser Propensitäten, ich war überwältigt. Also mein erster Gedanke war, ich bin überfordert. Also im ersten Raum ging es noch, weil das Werk war ja dann sehr deutlich oder sehr leicht aufzuschlüsseln. Das waren 800 Zeichnungen oder also paar hundert, also sehr viele Zeichnungen, die sich auf quasi in ihrer eigenen Notation der Datendarstellung oder Tageszählung dargestellt waren. Also so schwingende U's. Die also Tage signifizieren sollten und die sie dann, also wo sie Daten addiert hat. Da gab es einen guten Begleittext dazu, der das also aufgeschlüsselt hat und wo das dann auch irgendwo verständlich war, wo jetzt diese Zahlen oder diese Notation herkommt. Genau, das Werk, um das kurz noch einzuschieben, das Werk war das Jahrhundert ABC, ein Jahrhundert ABC heißt es, von 1970, 71. Mhm. mit 800 Einzelzeichnungen. Ja. Also wir sehen eigentlich nur Blätter in, also DIN A4 Blätter in Holzrahmen, auf denen quasi so U-förmige Schwünge sind, die halt einer bestimmten Notation gehorchen, die sich Frau Darboven selbst ausgedacht hat. Die aber, also man kommt da relativ schnell drauf, was dahinter steckt eigentlich, finde ich dann, also an der Stelle irgendwie. Also, ich muss gestehen, ich habe die Notation nicht kapiert. Ich habe mir irgendwie 3 Ausstellungskataloge vorher angeguckt und jeder hat es mir versucht zu erklären, ich habe es nicht kapiert. Also später finde ich es dann, wenn sie dann die Quersumme bildet, finde ich es schwierig. Genau, die Quersumme meinte ich jetzt. Ah, okay, nee, ich meinte jetzt das mit den Schwüngen und dann steht dann, jeder Schwung steht dann irgendwie für ein, weiß ich nicht genau, für ein Jahr oder für einen Monat oder für einen Tag. So ganz habe ich das System auch nicht durchschaut. Ja, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber es war auf jeden Fall, fand ich das noch leicht nachzuvollziehen. Schwierig fand ich dann die Quersummen irgendwie. So. Genau, da bin ich dann auch ausgestiegen. Aber das fand ich also lustig. Also deswegen, um mal gleich mein Fazit vorwegzunehmen, ist ich auch überwältigt, ist genau das richtige Wort. Einfach von der schieren Masse. Also wenn man im zweiten Raum ist, da hängt dann das größte Werk der Ausstellung, das heißt Kulturgeschichte 1880 bis 1983. Das besteht aus 1590 Holzrahmen und einigen plastischen Objekten. Und ich weiß gar nicht, ob sie wirklich alle aufgehängt haben. Also es ist eine unfassbare Menge an Zeug. Also sind eben wirklich ein DIN A4 Rahmen neben dem anderen. Das sind, ich glaube, größer als DIN A4. Müsste... Die Postkarten sind, glaube ich, größer, genau. Also die ganzen Spiegeltitelblätter. Das ist zwar größer als DIN A4, ja, das ist DIN A3. Genau, sorry. Also es war halt diese Spiegeltitelblätter und dann halt ein paar Postkarten drumherum. Genau. Ja. Also da hat es diese Kulturgeschichte, um das mal aufzuschlüsseln, da hat sie halt eben entweder Postkarten genommen, die sahen für mich so nach Flohmarktfund aus. Sie hat sämtliche Spiegeltitelblätter, ich glaube, des Jahres 1976 abgebildet und daneben auch noch weitere Postkarten. Mehrere Jahre. Ja, sind mehrere Jahre. Ja. Okay. Was gab's noch? Ich habe nämlich den Spiegeltitel von meinem Geburtstag, also Tag meiner Geburt, gefunden. Habe ich dann auf irgendeinen Titel geschaut. Da war das Datum genau 2 Wochen danach und dachte ich, ach, dann müsste jetzt irgendwie 2 drüber, müsste ja das Titelblatt von dem Tag meiner Geburt hängen und hing tatsächlich da irgendwie. Es gab da war Breschnew war zu Besuch in Bonn auf dem Titelblatt. Ja. Also es ist halt, wie gesagt, diese politischen Anspielungen mit den Spiegeltitelblättern, dann eben einfach die Fotopostkarten, was so ein bisschen was Archivarisches hat, einfach so Snapshots aus der Zeit. Dann hat sie einen kompletten Band Kunst der 60er Jahre aufgeklebt, also wo einfach viele Künstler der 60er Jahre beschrieben wurden mit ihren Werken. Es gab Notenblätter, es gab Planzeichnungen und wie gesagt die plastischen Objekte dazwischen. Und alles zusammen, genau, das fand ich auch noch toll, da war ein Sammelalbum, so eine Art Panini-Album zum Ersten Weltkrieg. Das kannte ich ehrlich gesagt noch nicht. Oder dass, dann, dass man da irgendwie die Schlacht von Verdun irgendwo einkleben konnte. Und es ist eine riesige Fundgrube, aber sie hat mich einfach erschlagen, weil sie einfach so unfassbar massiv ist. Also es sind jeder, ja fast 1600 Blätter. Genau, also jeder das Haus der Kunst kennt ja den großen Saal, wenn man rechts reingeht und der ist einfach komplett da stehen noch Stellwände in der Mitte, also und der hängt komplett vom Boden bis zur Decke auf allen Wänden sind halt Teile dieses Werks und es ist nicht mal komplett ausgestellt, weil es einfach viel zu viel ist in den Einzelheiten. Und das fand ich einfach, ich fand es einfach lustig, dass sie eben mit diese Archivfunktion anteasert quasi, also dass sie halt so vorgibt, ein ganzes Jahrhundert erfassen zu wollen und trotzdem ist es eine absolute Zeitkapsel aus der Zeit der Entstehung dieses Werks. So habe ich es jedenfalls empfunden. Also ich finde es spannend, weil ich habe nach verschiedenen Worten gesucht, wie man das leicht beschreiben kann, weil es ist, also ja, und genau das, ich war auch total überwältigt, genau das Wort. Also weil das so, das haut einen derart um, mit, also sowohl mit positiven als auch negativen Seiten. Aber in erster Linie hat es mich auch erstmal total überfordert, weil das sind, also die Bilder hängen in 8 Reihen und das heißt, die müssen dann ungefähr, ich schätze mal, zwischen 4 und 4,50 Meter hoch muss dann das Ganze sein. Ja. Das heißt, man kann die letzten, was weiß ich, 2,5 Meter kann man eigentlich schon gar nicht mehr anschauen. Ja. Mal noch eine Randbemerkung, was ich total spannend fand, die Bilderrahmen sind sehr, sehr präzise aufgehängt und vor allem hängen total plan an der Wand. Also da ist kein großer Spielraum irgendwie. Und ich habe mich dann mal eher erkundigt, wie sie das gemacht haben. Okay. Und dann erstmal, also Fäden nach mit der Wasserwaage ausgerichtet und dann anhand der Fäden an Nägeln aufgehängt. Mhm. Und die Nägel sind halt ganz flach und dann in den Rahmen wird es dann an der Wand befestigt. Und ich habe dann auch gefragt, wie lange hat es gedauert? Und das Ganze hat 6 Wochen gedauert. Wow. Ja, weil Wahnsinn. Bei der Ausstellung habe ich nämlich auch gedacht, die arme Sau, die das aufgehängt hat. Ja. Meine Güte. Ja, also Wahnsinn, wirklich. 6 Wochen, wow. Ja. Ja, so sieht's auch aus. Also eigentlich ist es also auch, ich glaube, du kannst das Werk gar nicht so ausstellen, dass du es in seiner Gesamtheit erfassen kannst. Das geht schlichtweg nicht. Einfach richtig. Von dem Umfang. Aber was ich mich gefragt habe, soll man das Werk überhaupt ganz erfassen? Oder was? Ich glaube nicht. Und jetzt glaube ich tatsächlich, ist bei also vielen von den ausgestellten Werken so, dass sie einfach das macht. Also in dem Umfang, wie sie sich das Werk oder ihre Bearbeitung des Themas vorstellt und das dann einfach ohne an den Betrachter oder sonst was zu denken, einfach ausstellt, weil sie sagt halt, mit weniger geht nicht. Und das wird jetzt halt so gehängt, wie wir das jetzt da hinkriegen. Genau. So ungefähr ist das. Und ich habe mich tatsächlich dabei ertappt, als ich von einem von den äußeren Räumen rumkam, also nach dem Raum mit Erdkunde oder so, dann kam ich in den Musikraum und mir ist tatsächlich ein. Ich habe dann also diese schwarzen Rahmen mit der Musiknotation von ihr gesehen und den Musikstücken, die man sich dann auch anhören konnte teilweise. Und mir ist tatsächlich ein Ach du Scheiße rausgerutscht. Weil wirklich dieses Ach du Scheiße schon wieder so viel. Also ja, wirklich. Also das war, das meine ich gar nicht mal negativ, sondern einfach, weil es halt unglaublich, also für mich, also ich habe halt gemerkt, dass es unglaublich schwierig ist, also in so einer Ausstellungssituation sich mit diesen Werken so auseinanderzusetzen, um die zumindest in Teilen zu erfassen. Also daher kommt eben dieses Ach du Scheiße, da ist ja schon wieder so viel. Ja, genau. Aber wie gesagt, nicht, weil es mich jetzt nicht interessiert hat, sondern einfach, weil das war, ich war noch nicht mal durch die halbe Ausstellung durch. Mhm. Und dann habe ich schon gemerkt, ich bin irgendwie. Ich am oberen Ende von meinen Möglichkeiten, also war von der Erfassung her. Aber Verständnis, das finde ich lustig, was du vorhin gesagt hattest, dass sie eben einfach macht, was sie machen muss oder will. Sol Lewitt habe ich ja vorhin schon mal angesprochen, so ein bisschen der Förderer, der hat 1966 geschrieben, das Ziel des Künstlers ist es nicht, den Betrachter zu instruieren, sondern ihm Informationen zu geben. Ob der Betrachter die Informationen versteht, ist für den Künstler belanglos. Man kann nicht das Verständnis aller Betrachter voraussehen. Der serielle Künstler versucht nicht, also seriell eben, also so Sol Lewitt war eher ein Minimalist, aber Konzeptkunst kommt ja quasi aus dem Minimalismus oder folgt ihm zeitlich so ein bisschen. Der serielle Künstler versucht nicht, ein schönes oder geheimnisvolles Objekt herzustellen, sondern fungiert lediglich wie ein Angestellter, der die Resultate einer Prämisse katalogisiert. Und das fand ich, das passte so dermaßen genau auf sie. Also sie hat eben einfach einen Plan, sie führt ihn aus. Ja, gerade der letzte Halbsatz. Ja. Ja. Aber interessant, dass du das erwähnst, weil in dem einen Raum in der Mitte dieses Musikzimmer, wo sie einen Raum aus ihrem elterlichen Haus, wo sie also auch gewohnt, gelebt und gearbeitet hat, dargestellt war, da lief ja eine alte Doku aus dem WDR über sie und ihre Lebensumstände. Und da sagt sie, innerhalb dieser Doku sagt sie, sie hat einen sehr geregelten Tagesablauf, quasi wie ein Beamter. Sie steht auf und dann irgendwie von bis 13 Uhr wird gearbeitet, dann ist Mittag und dann ab 17 Uhr wird wieder gearbeitet. Also weil du das auch gesagt hast, gerade eben dieses Methodische oder fast schon, also dieses wie gesagt, fast manisches fast. Ja, genau. Ja. Und also das, aber dass sie das selber auch sagt. So, sie hat einen ganz klaren, also zack, da arbeitet sie mit in diesem Zeitraum und dann macht sie ihre vorgesehene Pause und dann arbeitet sie wieder. Das geht ja, also mit dem, was Sol Lewitt hier sagt, sehr, sehr einher eigentlich. Ich fand an dem Haus fand ich so spannend, dass sie ja quasi immer in einem bestimmten Raum gearbeitet hat und irgendein Werk erstellt hat und sobald das Werk fertig war, war sie quasi auch mit dem Raum durch. Jedenfalls stand das so, glaube ich, dran an dem Objekt. Okay. Sie ist dann einfach in einen anderen Teil des Hauses weitergezogen und hat da das nächste Werk angefangen, weil das war dann so quasi erledigt. So quasi, man häutet sich und fängt dann das nächste an. Das fand ich sehr, sehr spannend. Wolltest du noch was dazu sagen? Ja, also auch wieder so Worte, die ich mir aufgeschrieben habe, auch manisch. Also ich fand das auch zum Teil auch wirklich beklemmend, weil ich da zum Teil den Eindruck hatte, die war wirklich wahnsinnig bei der Arbeit. Also Ja, und ich war mir nicht sicher, ob das gesund ist, was da dargestellt wird. Nee, wirklich. Also ich habe das echt, fand das zum Teil wirklich bedrückend irgendwie, weil ich dachte mir, da muss man wirklich manisch sein, um das so präsentieren zu können. Also ich meine, das nötigt mir natürlich auch große Bewunderung ab, weil das echt unglaublich ist, so eine Masse zu produzieren. Aber gleichzeitig hat es mich auch ziemlich fertig gemacht. Ging mir ähnlich. Also das Werk nach diesem großen Raum, diese Kulturgeschichte, das war eigentlich das, was mir am besten gefallen hat. Der Titel ist auch schon wieder ewig lang. Das Ding heißt M. Opus 26 Quartett Rutherford Niels Bohr Modelle 1 bis 99. Und das ist von 1988, 89 und 1992. Da geht es halt um die Atommodelle von Niels Bohr. Sie zählt diese Modelle in 22 Bänden auf knapp 10.000 Blatt durch. Es gibt ein Arbeitsbuch mit 517 Arbeitsblättern, es gibt eine Partitur für dieses Streichquartett und es gibt das, was sie eine Kurzgeschichte genannt hat, in der sie einfach Zahlen ausschreibt auf über 6.000 Blatt. Und ausgestellt ist das Ganze in so einer Glasvitrine, da liegen halt so Kästen, DIN A4 Kästen, wo du weißt, da liegen jetzt, glaube ich, 500 Blatt drin und oben drauf liegt ein Blatt, auf dem man wirklich von oben bis unten einfach Zahlwörter stehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und so weiter, alles ausgeschrieben. 6.000 Blatt! Wobei man dazu bemerken muss, das war, also die Originale waren verschollen, das war, glaube ich, ein Nachdruck irgendwie. Ich glaube nicht diese Kurzgeschichte, sondern die Partituren, aber irgendwas war davon nicht mehr original. Ah, okay, aber was ich da dann spannend fand, dass sie die dann doch noch auch von dem Schriftbild dann noch Muster erstellt hat, weil sie manche Zahlen hat sie näher zusammengeschrieben und andere wieder weiter auseinander. Und dadurch hat sich dann nochmal ein Muster ergeben. Echt, das habe ich dann gesehen. Mhm. Also, ich war, glaube ich, einfach so von diesen Worten erschlagen, weil ich musste die ganze Zeit in Jack Nicholson in Shining, genau, ja, in einer Schreibmaschine sitzen und irgendwie, wenn das all work and no play makes Jack a Dull Boy. Ja. Und das eben 8000 Mal schreibt. Also das waren die negativen Assoziationen. Die positive finde ich halt wirklich, die Frau hat einen Plan gehabt, das ist das Werk, was sie machen soll und ja Gott, dann schreibt man eben 6000 Blätter voll. Da will ich aber vielleicht mal ganz, ganz kurz einhaken. Mir ist dann nämlich was in ihrer Biografie gekommen, was, glaube ich, ihre Arbeitsweise auch sehr deutlich unterstützt. Und zwar, die kommt ja auch aus einer wohlhabenden Familie, also aus einem gut situierten Haus. Und lebt ja dann auch, was eben in dieser Dokumentation kam, also zumindest zu der Zeit lebte sie im elterlichen Haus, der Vater war früh gestorben, mit ihrer Mutter zusammen und alleine in diesem großen, ja, durchaus Herrenhaus, ja. Und da ist mir, das ist von der Kunst her natürlich völlig anders, aber mir ist tatsächlich jetzt im Nachgang noch eine Parallele zu einer Künstlerin eingefallen, die wir in Folge 3 behandelt haben, und zwar Florine Stettheimer, die ja auch wirklich aus reichem Hause kam, wohlgebildet, gut gebildet und ihre Kunst natürlich, also eine völlig andere Kunst, aber nur für sich und für sich aber konsequent einfach ausgeübt hat, weil sie hatte die Mittel, sie musste nicht von der Kunst leben und ich sowas Ähnliches sehe ich bei Hanne Dabhoven auch. Also sie weiß, sie hat einen Plan, sie will den durchsetzen, sie hat aber auch die Mittel. Sie ist jetzt nicht, sie bindet sich nicht an irgendwelche Trends in der Kunst oder so, sondern sie ist auf eine gewisse Weise aus ihrer Biografie aus, also auch unabhängig, und kann eben dann auch sagen, ich mache jetzt 2 Jahre oder wie auch immer lang ich brauche, um das jetzt zu machen, hocke ich mich hin und hau das einfach durch. Und nicht so, dass dann irgendein Galerist ankommt, du mach mal was. Mhm. Oder ich brauche jetzt Geld, ich mache was Kleines für einen Galeristen. Sondern ich mache das jetzt, wie gesagt, eben was ich schon gesagt habe, so groß, wie ich halt brauche, um das komplett auszudrücken, was ich jetzt hier umfassen will. Und ich glaube, das ist eine gewisse Unabhängigkeit, die damit reinkommt. Zusätzlich zu einer Manie oder ja, etwas, also pathologischen Arbeitsweise, ja, oder zwanghaften Arbeitsweise. Gibt es da irgendwelche positiven Ausdrücke für? Das klingt immer so, als würde mir fällt es jetzt nicht. Nee, mir auch nicht. Aber ich glaube, weil, also weil die Begriffe in unserem Gebrauch negativ besetzt sind. Also, aber heißt ja nicht unbedingt irgendwas negativ. Also, ja. Wobei der Unterschied zu Florin, wenn ich da gleich mal einhaken darf, ist ja nun, dass Florin nie ausgestellt hat. Oder genau. Einmal. Ja. Genau. Und ja, ja. Das für sich gemacht hat, während Hanne Dabhoven ja von Anfang an. Aber das liegt auch, glaube ich, an der Art der Kunst, weil die Kunst, die Hanne Dabhoven schafft, die braucht große Räume. Also musst du zwangsläufig in Ausstellungsräume gehen. Ja. Was jetzt auch noch vielleicht noch bevor ich, dann gebe ich das Wort gerne weiter. Und was in ihrer Biografie eben auch kommt, dass sie musikalisch sehr talentiert war, sehr früh eben. Und auch da das einfach einbringt und die Musik als, also als zusätzliches Medium begreift. Gerade was du jetzt mit dem M26 Opus, genau, Quartett gesagt hast. Also es ist von vornherein auf Zeichenarbeiten, Druckarbeiten, also diese Kurzgeschichte, so was Literarisches und einfach Musik angelegt hat. Das war für sie eine, das waren für sie drei Möglichkeiten, dieses Problem zu bearbeiten. Und man muss dazu sagen, also das Streichquartett ist auch zu hören. Also das gibt es eine Hörstation in dem Raum, wo man sich das anhören kann. Also ich glaube, ich habe wirklich am längsten, also na gut, am längsten habe ich wahrscheinlich bei der Kulturgeschichte gestanden, weil das der Riesenraum war, aber ja, danach war ich ewig bei Niels Bohr und habe mir sein Atommodell angeguckt und hatte sein Streichquartett auf den Ohren. Was ich halt an ihr so spannend finde, ist einfach, dass die Schrift und Zahlen als Werkstoff benutzt. Also dass sie eben nicht in dem Sinne verwendet, wie wir Schrift und Zahlen benutzen. Also wir nehmen Schrift, weil wir wissen, das ist ein Zeichen, das gehört gewissen Regeln. Und wenn ich Baum aufschreibe, dann wisst ihr, was mit Baum gemeint ist. Und sie benutzt jetzt diese Buchstaben einfach, um irgendwas anderes auszudrücken. Genau wie die Zahlenreihen. Das ist ja nicht wirklich eine mathematische Aufgabe, die sie erlöst, sondern es ist einfach ein System, das sie für sich geschaffen hat. Genau wie die Datumszahlen, die sie ja da, wo sie die Quersummen bildet. Also sie entfernt sich aus diesen bekannten Systemen und er schafft sich ein eigenes, ohne dass wir da großartig reingelassen werden. Aber ich fand, wie gesagt, die Idee, Wort als Werkstoff zu benutzen, eben 6000 Blätter vollzuschreiben damit, fand ich persönlich einfach total begeisternd. Ich weiß nicht warum. Also ich meine, man steht vor dieser blöden Vitrine und guckt sich ein Blatt an, ob das nur mit Zahlwörtern vollgeschrieben ist. Und ich fand es unglaublich ergreifend. Keine Ahnung warum. Ich kann es nicht begründen. Also ich fand es auch ergreifend, aber es hat mich nicht positiv gepackt, sondern irgendwie, ich fand... Also man hat es ja nicht gesehen, aber der Gedanke, dass da hinter jedem von den Blättern nochmal so eine riesige Zahlenreihe, hat mich unglaublich mitgenommen. Ja. Aber vielleicht, das kann ja auch was Positives sein, weil einer ihrer Anliegen war ja, glaube ich, auch, dass man, wie man Zeit erfahrbar macht irgendwie. Und wenn ich mir das anschaue und mir überlege, wie lange sie dran saß, dann wird natürlich die Zeit schon sehr, sehr klar begreifbar irgendwie. Ja. Und durch ihre Systeme, wie sie Zeit darstellt, wird natürlich auch wieder Zeit auf eine andere Weise dann begreifbar. Mhm. Und das fand ich total einleuchtend. Das fand ich super. Schön. Aber jetzt da so einen riesigen Stapel Papier mit lauter Zahlen rein, das hat mich unglaublich fertig gemacht. Ich fand's großartig. Aber ich hab noch ein Zitat von einer anderen Kunsthistorikerin gefunden, das war 2004, da hat sie halt über Darbovens Arbeit geschrieben, dass es eben eine melancholische Art ist, Zeit zu markieren, die niemals fertig sein wird. Also so, dass so ungefähr das, was du gerade gesagt hast, also dieses, ich nehme mir jetzt die Zeit, die ich festhalten kann und mache es halt mit Buchstaben und Zahlen und Quersummen und weiß da gar nicht was. Natürlich kann ich die Zeit nicht festhalten, aber ich kann mir so quasi meinen Stempel draufdrücken. Ja. Sie hat sich ja sogar Stempel anfertigen lassen mit dem Datum, die ich nie verstanden habe. Ich habe ewig auf diesen Stempel geguckt und gedacht, das muss doch die Quersumme, du weißt doch, was eine Quersumme ist. Ich habe es nicht verstanden. Ah. Ich hatte, das fand ich lustig, dass du an Florine Stetthammer gedacht hast. Ich musste die ganze Zeit an Louise Bourgeois denken. Weil man ja auch, das haben wir glaube ich auch alle übereinstimmend gesagt, man kommt da rein und nach einer halben Stunde hat man das Gefühl, man wandert in ihrem Kopf rum und man hat ihre Sprache irgendwie verstanden. Ja, das stimmt. Und so ging es mir bei Hanne Darboven auch. Man hat irgendwann das Gefühl, man guckt ihr beim Denken zu. Man geht gerade durch ihre Gehirnwindung, man wird da nie wieder rausfinden und man wird nichts verstehen. Aber man guckt ihr irgendwie über die Schulter. Das finde ich irrsinnig. Richtig, aber das ist spannend, dass du das erwähnst, weil das eignet sich schon ganz gut zum Vergleich, aber es ist wieder ein Gegensatz irgendwie. Also Louise Bourgeois war für mich so mehr der Teil des Gehirns, der das Gefühl anspricht. Ja, irgendwie. Ja, genau. Und Hanne Darboven war jetzt der stark an analytische, mathematische Teil irgendwie. Absolut. Ich hätte sogar noch einen anderen Kontrast, der mir jetzt gerade gekommen ist, und zwar Louise Bourgeois ist ja sehr, sehr, sehr persönliche Erinnerung, Art des Erinnerungs, vor allem, weil sie, ihre Arbeiten sind alle, also auch in ihrer Biografie rückwärts gewandt oder an ihre Erinnerungen gewandt, also das heißt ja Kindheit und so weiter. Während Hanne Darboven sich ja eine Art kollektives Gedächtnis macht. Sie sucht sich ja Themen, die nicht sie persönlich betreffen, sondern eben die Kulturgeschichte. das Atommodell. Das sind ja Dinge, die eben, wo er sagt, die müssten wir eigentlich kennen oder verstehen. Also so eine Art kollektives Gedächtnis. Also auch schon eine Art des Erinnerns und Erfassens, aber halt nicht von persönlichen Dingen, sondern wirklich von, also allgemeineren. Ja, schon, würde ich zustimmen, aber auch gleichzeitig widersprechen, weil ihre Art der Zusammenstellung ist dann doch wieder eine höchst subjektive eigentlich. Natürlich, freilich, ja. Also klar, gerade mit den, klar, bei den objektivierten Sachen, wie, was weiß ich, Niels Bohr und so weiter, da ist klar, okay, den müssen wir irgendwie alle kennen. Aber jetzt gerade bei dem Monumentalwerk Kulturgeschichte 1880 bis 1983, da waren ja auch so viele Postkarten dabei. Okay, das ist vielleicht auch noch zum Teil dann irgendwie kollektives Gedächtnis. Aber die Art der Zusammenstellung war doch dann wieder eine sehr subjektive, was das dann wieder so ein bisschen rausreißt. Irgendwie. Aber ich gebe dir aber auch recht. Also zumindest ist das ihr Ansatz. Also bei Louise Bourgeois ist wirklich sehr persönlich. Also da geht es wirklich nichts um. Also dass natürlich, dass die Arbeiten immer subjektiv sind, ist natürlich selbstverständlich. Und das kulminiert so ein bisschen in Schreibzeit aus den 1980er Jahren, wo sie, glaube ich weiß nicht, wie viel steht hier jetzt blöderweise nicht in dem schönen Katalog des Hauses der Kunst, wie viele Blätter das jetzt wieder waren. Da ist, glaube ich, der größte Teil von gerade in Bonn ausgestellt, wo sie einfach Dinge abgeschrieben hat. Also so wie die Mönche früher damals Bücher kopiert haben, ohne jetzt wirklich noch was dazuzufügen, so hat sie eben auch in dieser Schreibzeit Bücher abgeschrieben oder Traktate, Texte, die sie für wichtig empfunden hat. Und das eben auch auf weiß der Geier wie viel tausend Seiten. Und sie hat selber mal gesagt, ich schreibe ohne zu beschreiben. Das fand ich eigentlich immer so der Schlüsselsatz. Der stand, glaube ich, auch irgendwo an der Wand. Ja, bitte. Wo du die Mönche erwähntest, das war ja von ihr auch, also hat sie, glaube ich, auch als Kodex gedacht, so wie ein mittelalterlicher Kodex, eine Sammlung von Wissen, oder von, aber eben nicht kommentiert, sondern einfach gesammelt. Also wie ein moderner Kodex. Genau, also der einzige Kommentar ist dann natürlich ihre persönliche Auswahl. Also ich habe jetzt nur, ich habe einen Text von Virginia Woolf, glaube ich, stand da, und ich habe was von Simone de Beauvoir gesehen an der Wand. Ich glaube, Heinrich Heine hat sie noch abgeschrieben. Ja. Dann eben aber auch irgendwelche Spiegelgeschichten oder so. Also der Spiegel scheint ganz wichtig zu sein. Irgendwann war dann auch auf den Titelbildern ihr Adressaufkleber drauf. Sie hatte den anscheinend abonniert. Das fand ich auch ganz süß. Also deswegen Schreibzeit. Ich glaube wirklich, der größte Teil der Schreibzeit hängt gerade in Bonn. Sollte man sich mal durchlesen. Also das war auch wieder so ein Bild, vor dem ich länger gestanden habe. Oder was heißt Bild? Eben 800 DIN A4 Seiten, keine Ahnung. Also bei der Schreibzeit und da dachte ich mir, und auch bei dem, die Schreibzeit taucht ja auch wieder bei der Kulturgeschichte dann auf, wo sie dann so Blätter hat, wo sie wie so auf Millimeterpapier einzelne Kästchen irgendwie ausgemalt hat und es dann irgendwie dann Muster ergibt zwischen, also aus ausgemalten und nicht ausgemalten Kästchen. Und dann dachte ich mir, also auch im Zusammenhang mit den Texten, die sie dann abgeschrieben hat, das hat dann doch wieder was schwer Meditatives irgendwie, also so was Zen-artiges, also es macht irgendwie keinen richtigen Sinn, aber sie hält sich halt beschäftigt. Also wenn wir jetzt... so negativ meine ich das gar nicht. Nee, aber das klingt natürlich so, wegen anderen hat das Kind was zu tun. Ja. Nein, aber das habe ich auch gedacht. Genau. Ja, wobei es sehr interessant ist, also am ersten habe ich gedacht, das ist einfach nur eine Übung, also eine Mutation von Mustern, aber dann also später merkst du ja eigentlich, dass sie also auch auf Teppichmuster geht, also Webmuster, die sie da quasi erfasst. Ja. Also es wird dann komplexer als nur einfach nur, okay, Diagonalen und... Nee, klar. Da dachte ich zuerst, das wäre gedruckt, aber es ist ja wirklich eben Millimeterpapier und jedes Kästchen ausgemalt. Es ist aber dieses Meditative, das finde ich, erwischt einen dann irgendwann selber. Man steht da irgendwann und ergibt sich einfach dieser ganzen Masse. Also ich hatte wirklich irgendwann dieses, okay, whatever, echt, mach mit mir, was du willst, ich stehe hier jetzt einfach. Ja, irgendwie, aber auf der anderen Seite will man es halt auch begreifen, man will es erfassen und letzten Endes, man muss vielleicht auch dazu sagen, wir reden ja dann auch immer drüber und das ist eine andere Art, sich eine Ausstellung anzuschauen, als jetzt einfach, ich schaue mir eine Ausstellung an. Ja, das stimmt. Mhm. Und der Anspruch dann, ich muss jetzt irgendwas noch hier für mich mitnehmen, irgendwie, das hat für mich total schwierig gemacht. Irgendwie. Das stimmt. Ja, doch, man kommt schon irgendwie raus mit dem, okay, du machst jetzt die Tür zu und dann ist auch gut. Also, genau. Da wollen wir, diesen Hirnkasten wollen wir nicht weiter. Genau, dieses Irrenhaus muss geschlossen bleiben. Ja. Weiß ich, es gab in dem Musikzimmer gab so Glocken, unter die man sich stellen konnte, wo Ton rauskam. Ja, also mit 1, 2, 5, 7, 8. Das war genau, das war dieses Heinrich-Heine-Gedicht. Das war, glaube ich, das Winter-Dingsbums. Nee, ja. Nicht nee, das. Atta-Troll oder was? Atta-Troll. Nee, Atta-Troll war das, genau. Ja. Da dachte ich mir, das könnte auch heute irgendwie ein Hashtag sein, irgendwie Atta-Troll. Ja, wie auch immer. Hashtag Atta-Troll. Auf jeden Fall, da hat er dann eben Noten in Worte, also wieder in Zahlworte umgesetzt und dann diese Zahlworte halt auf Band gesprochen und das hat man sich halt anhören können. Da habe ich sehr eine Sitzgelegenheit vermisst, weil das fand ich eben absolut meditativ. Da unter dieser Glocke zu stehen und Frau Darboven zuzuhören, wie sie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sagt. Und ich stand da irgendwo so, Das fand ich irgendwie gruselig, weil man steht da, ja, ich weiß auch nicht, was da los war, aber man steht da unter der Glocke und es hat was von irgendwie Science-Fiction-Film der 70er Jahre. Stimmt. Und dann kommt eine Stimme aus dem Nichts. Oh mein Gott. Ja, genau. Also, diese modernen Zeiten. Ah, ja. Ich habe das Grammophon gesucht, da war kein Grammophon. Ja. Stimme aus dem Äther. Aber es hatte irgendwie was Altmodisches, das stimmt schon. Also es passte irgendwie in die ganze Ausstellung. Ja, das war so, Retro-Sci-Fi. So, nicht so hip oder so, sondern es war einfach, ich weiß gar nicht, ob man die zeitlos, kann man die zeitlos nennen? Nee, oder? Nee, irgendwie. Weil sie doch auch ein Zeitdokument ist, wie der Flo, glaube ich, vorhin sehr gut erwähnt hat. Ja. Gerade auch, ich glaube, aus der Kulturgeschichte jetzt ganz außen vor gelassen sind noch die Objekte, beziehungsweise die eigentlich zu dem Cäsium Blättern noch im Raum stehen. Und die sind ja doch also einmal auf ihre eigene Geschichte bezogen teilweise, glaube ich. Also diese eine Bronze, meine ich, ist vermutlich von ihrem Vater oder Großvater, also wird so... Ein bisschen nach Adenauer auf. Ja. Nein, das ist die Büste, aber dann gab es so diesen Mann mit Hund. Also ich dachte, das wäre irgendwie aus der Familie. Und da war nämlich auch ein Bild von einem jungen Soldaten, also glaube ich, der Erste Weltkrieg vielleicht, oder vielleicht war es ihr Vater. Da war ganz deutlich ein Hakenkreuz drauf. Okay, aber vielleicht, dann war es vielleicht ihr Vater, also der ist ein junger Mann. Da ist schon ein Bezug da auch. Und dann andere Objekte eben wie die zwei Mannequins mit ihren Jogginganzügen und Turnschuhen. Also das geht schon ziemlich genau in eine Zeit rein. Stimmt, die Jogginganzüge waren dann doch sehr in den 80ern geordnet. Ja, also das Werk ist ja, glaube ich, 1983 hat es vollendet. Ja. Also das ist dann schon so bezogen auch. Aber interessant ist natürlich auch so ein bisschen, ich bin in dem Alter, wo quasi das Werk hört auf, bevor ich persönlich wirklich Dinge wahrnehme. Mhm. Aber man kennt ja dann doch diese Geschichten. Also dann irgendwie, in irgendeinem Teil ist ja auch dann der Wahlkampf zwischen Strauß und Schmidt dokumentiert und so weiter. Also so Dinge, die einem dann später vertraut sind oder die man halt irgendwann, also wenn man älter wurde, dann gelernt hat, irgendwie zu erfassen oder so. Und sie erfasst es halt einfach. Also man hat schon so persönliche Punkte, wo man sich festhalten kann, ah ja, das weiß ich, das kenne ich so ein bisschen. Ich bin an dem Titel dort hängen geblieben, wo Jogging ein Titelthema war. Ich glaube, der Untertitel war Die Lust am Laufen? Fragezeichen oder so ähnlich. Also aber auf jeden Fall ein Jogging-Titelblatt im Spiegel, ja. Ich war total fasziniert, dass es irgendwie in den 70er Jahren schon total viel nackte Haut auf den Spiegel-Covern gab. Natürlich, wann denn sonst, wenn nicht in den 70ern? Nee, ich dachte mir, dass es eher so eine aktuellere Entwicklung ist, mit Aufkommen des Fokus. Leider nein. Ja, aber das hat mich... Das hat Scheiß schon länger. Okay, anderes Thema. Können wir zwischendurch mal den Rosé-Cremant testen? Ja, eher ganz unbedingt. Warm ist, weil ich möchte das dringend nochmal trinken. Okay, jetzt Rosé-Cremant. Mhm. Okay. Oh, der riecht schon... Der riecht aber sehr staubig. Oder ist das wieder mein Glas? Nee, der riecht schon speziell. Der riecht nach Käse. Käserinde, Camembert. Okay, runter damit. Also Frau Darboven im Glas. Der ist jetzt schon... Spröde. Und schon hefig auch. Ja. Und aber so eine leichte Erdbeernote, oder? Ja, aber die kommt aber erst ganz hinten. Mhm. Am Anfang kommt Käserinde und dann kommt plötzlich Erdbeere. Also ich habe hab vor allem viel Hefe. Viel Hefe, ja. Viel Hefe. Ja, Aber das ist interessant. Also ich weiß jetzt schon, dass ich mir den schön trinke im Rest des Abends. Also ich finde etwas sehr Edles. Ja. Der ist sehr sophisticated. Oh. Frau Brüder, ich habe Fremdwörter. Okay, ich beschäftige mich noch ein bisschen mit diesem. Nee, also ich finde ihn, find ihn interessant. Ja. Und er hat was? So. Oh. Ja, gut, alles klar. Mach das Mikro aus, Kines. Alles klar, gut. Tschau. Okay, wir können aufhören. Das ist lecker. Wo waren wir? Ach, ja, gut, ich meine, wir sind also noch nicht wirklich auf ihre. Viele musikalische Werke, die ausgestellt sind. Also ich, wobei, ich weiß gar nicht, inwiefern man halt drauf eingehen muss. Also ihre Partituren sind quasi und ihre eigene Notation, die sie entwickelt hat, um Musik zu komponieren. Mhm. Die sind ausgestellt. Es gibt sogar Gott sei Dank ein Blatt, wo mal der Vergleich zwischen, also der normalen, also gewohnten musikalischen Notation. Echt? Das habe ich und, gesehen. Das war hinten in der Mitte irgendwo gehangen. Da war ein Blatt, wo sie halt also ihre eigene Notation mit der üblichen musikalischen Notation gegenüberstellt, damit man, also das reicht natürlich nie im Leben als Rosetta Stein, um das zu entschlüsseln, aber dass man das halt einfach auch mal also sieht, das ist offensichtlich das war für mich eh die Frage, eine Transformationsmatrix quasi gibt. Ja. Aber das habe ich halt echt nicht kapiert, wie spielt man das? Es gab doch diesen einen Raum, wo, glaube ich, dann Musik von ihr gespielt war, wo es nur Kontrabässe waren. Kontrabass-Solo, glaube ich, war das genau. Opus 45, 1998 bis 2000. Genau, das fand ich musikalisch das Schwächste eigentlich, weil das sehr, sehr, wie soll ich sagen, wie von einem Computer, wie als hätte man das in einen Computer reinprogrammiert. Da habe ich mir gedacht, okay, das sieht wirklich so aus wie die Notenlinien, die ich da sehe. Also das war wirklich so, da konntest du quasi zugucken, so, ah, stimmt, ja, logisch. Ja. Aber war dann eben auch, also auch da habe ich wirklich sehr lange gesessen, einfach gedacht, mal sehen, ob noch was kommt. Ja. Und es hat dann irgendwann auch diesen meditativen Zen-Effekt gehabt, wie alles andere. Ja, schon, aber das fand ich jetzt, hat mich jetzt nicht so mitgerissen. Ich fand Niels Bohr dann auch spannend. Genau, Niels Bohr war eigentlich richtig, da hatte ich mich schon drauf eingestellt, oh, nur mal so ein Ding. Ja. Kann ich jetzt nachholen? Genau. Können wir nächstes Mal eine andere Frage machen? Ich möchte sagen, daher auch mein leiser Ach du Scheiße. Ja, genau. Ja. Nee, und das war aber richtige, das war richtige Musik. Also das war. Oh. Nein, ich meine, aber das vielleicht klingt heute so irgendwie. Ja, ich meine das gar nicht so. Nee, aber stimmt. Also aber vielleicht sollten wir dazu sagen, also es gibt zwei Ausstellungen Begleitprogramm mit, also auch Live-Aufführungen von ihren Musikwerken. Also im November sind zwei Vorstellungen, zwei Konzerte und eins im Dezember. Hm. Vielleicht wäre es tatsächlich mal so also interessant, wenn sich, also das, wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, sich einfach mal die Musik live aufgeführt irgendwie anzuhören, vielleicht. Als ihr da wart, war da der Geiger da, der gespielt hat? Nee. Also als ich da war, war ein Geiger da, der hat dann so, ja, wie soll ich sagen, so sphärische, ambient-hafte Drone-Musik mit seiner Geige produziert und das war ziemlich cool. Ja. Okay. Also es war... Must be a Sunday thing. Der hat dann aber irgendwie so also ich kam 17:30 hin sonntags und der hat so kurz nach 6 hat er dann eingepackt. Okay. Aber das war gut. Ja. Das hat mir richtig gut gefallen. Aber generell fand ich halt spannend, diese Verbindung. Also dass sie eben nicht sagt, ich mache ein Bild oder ich mache eine Skulptur, sondern ich schreibe mit Schreibmaschine auf Blätter, dann mache ich noch eine Partitur, dann schreibe ich noch handschriftliche Notizen, dann stelle ich ein Atommodell irgendwo in die Ecke und dann gibt's noch Musik dazu. Und das ist das Werk. Und was sie damit ausdrücken wollte, das steht zumindest im Heft, ist halt, diese Arbeit ist ein Plädoyer für die friedliche, wirtschaftliche Nutzung der Atomkraft. Und ich habe das an der Wand gelesen und dachte, what? This is what you're getting from this? Also, hä? Mhm. Gut, okay, wenn das für sie ein Plädoyer ist, dann glaube ich also, sofort. Vor allem, also mal ehrlich, friedliche, wirtschaftliche Nutzung der Atom, das hat die wann? 92 hat sie das rausgekommen? Jo. Boah. Ja, sie lebt halt in ihrem Haus in Hamburg und schreibt halt die Blätter mit Zahlen voll. Ja. Gut, man kann, also das Atomkraft sicher irgendwie nutzen. Aber, aber das war, glaube ich, eins der wenigen Male, wo wirklich an der Wand stand, dieses Kunstwerk soll das ausdrücken. Bei allem anderen wurde man, glaube ich, relativ allein gelassen damit, was ich auch sehr angenehm fand. Also deswegen bin ich auch so drüber gestolpert, weil ich dachte, wie nützliche war friedliche Nutzung der Atomkraft? Ich habe jetzt an tausend andere Sachen gedacht, aber nicht daran. Aber gut. Aber wie gesagt, ich fand die Kombi von den ganzen Werkstoffen einfach so toll. Was ich eben auch vorhin schon meinte, dass auch Worte und Zahlen für sie ein Werkstoff sind. Das finde ich so großartig. Ich habe noch ein schönes Zitat, das wollte ich noch schnell in die Runde werfen. Das ist von einer Kritikerin 1973. Da hat sie Hanne Darboven zitiert, I build up something by disturbing something. und das finde ich passt halt auch so wunderbar, auch gerade wieder auf dieses Niels Bohr-Ding. Also, dass sie eben Dinge nimmt, die wir kennen, wie Musik und Partitur und Kurzgeschichten, und auf einmal ist es was völlig anderes. Mhm. Ja. Ja. Okay, Kracher. Ja. Das Zitat ist so schön. Ich war so froh, dass ich das gefunden habe. Ja. Nein, ich glaube, ja, aber sie nimmt, also das existierende System oder eben, wo es eine allgemeine Übereinkunft gibt, das drückt man so aus. Und die nimmt sich das und in einer kompletten Konsequenz nimmt es auseinander und baut es für sich selber wieder zusammen. Und man merkt schon, also dass ihr Werk, also ihre Werke, wie sie auch ausgestellt sind, wir haben sie natürlich jetzt in dem Besuch nicht erfassen können, aber du merkst schon, dass die Werke ihrer eigenen Logik folgen. Ja, ja. Ja? Also ihrer eigenen Logik, die sie sich für sich selber da also konstruiert hat, und diese halt auch wirklich, also komplett konsequent, also umsetzt. Und das ist schon halt ziemlich krass eigentlich. Ja, also und auch beeindruckend. Aber halt, ich weiß nicht, ob ihr noch was dazu sagen sollt, sonst würde ich langsam für mich selber zum Fazit überleiten. Können wir wegen mir gerne. Ja, also, weil ich habe tatsächlich bemerkt, ich habe mir jetzt auch überlegt heute, kann ich diese Ausstellung eigentlich empfehlen? Für mich ist es so, ich fand sie für mich nachdem die erste Überwältigung und Überforderung sich gelegt hat, habe ich mich da so reingebissen und fand es dann auch wirklich interessant. Aber ich tue mich jetzt sehr schwer, also jetzt Leuten, die wirklich, sagen wir mal, eher so, also nicht beiläufig, aber also einfach ins Museum gehen und einfach mal zu gucken. Ich weiß nicht, ob ich denen diese Ausstellung empfehlen kann, weil einfach mal gucken ist nicht mit Hanne Darboven. Also ich finde es eine tolle Ausstellung und dafür, also und auch also so umfassend, dass eben auch einfach, also die Tragweite oder das Ausmaß ihrer Logik oder ihres Systems klar wird. Dafür gibt es für mich eine ganz klare Empfehlung. Aber ob ich jetzt jemanden den Besuch empfehlen kann, da bin ich mir eigentlich echt unsicher. Also würde ich mich auch anschließen. Also ich bin mal, also ich fand es schon, mich hat die Ausstellung schwer beeindruckt. Sowohl sie hat ein Konzept, sie setzt es um, sie hat auch was zu sagen, das hat auch alles Hand und Fuß. Und die Art und Weise, wie sie es macht, ist total beeindruckend, aber für mich war es einfach zu viel. Die Frage ist, welchen Schluss zieht man jetzt daraus? Ich würde mir es nochmal anschauen, aber halt, es kommt halt wirklich stark darauf an, mit was für einer Absicht man sich irgendwie Kunst anschaut. Will man wirklich, mindblown irgendwie in der Ecke stehen oder so, dann finde ich das eigentlich ganz okay mit allen Konsequenzen sozusagen. Oder will man sich einfach irgendwie was Nettes irgendwie Sonntagabend, wenn die Eltern zu Besuch kommen oder so irgendwas, möchte mich da irgendwie so ein bisschen zerstreuen oder so. Dafür ist sicher nicht geeignet. Also für mich, alles in allem, also ich würde wieder reingehen. Ja. Geht mir ähnlich. Also ich bin, das ist jetzt wahrscheinlich ein blöder Satz, aber ich habe mich einfach sehr wohl gefühlt in dieser Ausstellung. Also ich habe das Gefühl gehabt, ihr zugucken zu können bei ihrer Arbeit, auch wenn ich sie nicht verstehe. Aber mich hat es eben, wie gesagt, beeindruckt, allein von der Masse, von der Arbeit, die dahinter steckt. Die Hängung war großartig. Also ich finde, das Haus der Kunst ist ein ganz wunderbares Museum für diese Kunst. Ich glaube, im Nebenbachhaus hätte das alles ganz anders ausgesehen, wobei auch da von ihr was fängt. Wobei der Kunstbau vielleicht interessant gewesen wäre, weil der hat... Stimmt, der Kunstbau hätte vielleicht auch, also von der Höhe her und von der Länge vielleicht die Ausmaße gehabt. Also du hättest sicherlich nicht all diese Werke darstellen können, aber nehmen wir mal die Hälfte der Werke. Oder eins mal wirklich komplett. Ja, oder die einfach, du hättest nämlich die Kulturgeschichte einfach in Kunstbau hängen können. Ja, stimmt. Interessant gewesen. Stimmt. Ja. Aber wie gesagt, also ich fand die Ausstellung toll, auch wie immer. Ich habe, also bis auf dieses eine Werk im Nebenbachhaus, habe ich von ihr noch nie was gesehen, vor allem nicht in der Masse. Und das war, glaube ich, der Knackpunkt bei mir. Also die Masse ist einfach großartig, deswegen eine Empfehlung. Aber das ist ja auch immer die Stärke von Retrospektiven. Also wenn halt eine Retrospektive von einem Künstler, wenn du das hast, dass du eben auch, also diese Entwicklung oder einfach also die Gesamtheit des Werks oder Werkekanons einfach nachvollziehen kann. Wobei, lustigerweise, Entwicklung konnte ich jetzt bei ihr nicht, also das klingt jetzt wahrscheinlich sehr böse, aber man hat schon das Gefühl gehabt, im Prinzip macht sie immer sehr ähnliche Dinge und trotzdem ist es immer wieder anders. Genau, also Prinzip dahinter ist immer gleich. Genau, ich bin eigentlich in der, ich bin reingekommen, also man kann ja reinkommen in den Raum und dann ist erst die Einführung, dann kommt die Kulturgeschichte und dann kann man entweder, ich glaube, beabsichtigt ist, dass man es entgegen des Uhrzeigersinns dann abläuft und ich bin mit dem Uhrzeigersinn und ich bin entgegen des Uhrzeigersinns bin ich abgelaufen und irgendwie normalerweise hätte mir das dann schon, wäre einem das wahrscheinlich früher aufgefallen, dass es irgendwie falsche Reihenfolge ist, aber konnte ich jetzt keinen Bruch irgendwie feststellen. Ich glaube, was auch nicht ist, nicht notwendigerweise chronologisch, sondern nach Themenbereichen geordnet ist. Ja, richtig, aber auch jetzt was auch angesagt, also das ist schon ist jetzt nicht wie im Van Gogh-Museum, wo du weißt, du fängst 1875 an und hörst 85 auf. Oh Gott, hoffentlich war 85 noch nicht tot. Sein Geburtstag noch nicht tot. 1890 ist er gestorben. Ja. Anyway, die Ausstellung läuft, wie gesagt, noch bis zum 14. Februar im Haus der Kunst. Und wer Zeit hat, das ist ganz schön am Valentinstag. Ganz romantisch. Super. Genau, super. Und wer Zeit hat, fährt noch nach Bonn in die Bundeskunsthalle, wo der zweite Teil der Retrospektive hängt. Der läuft allerdings, glaube ich, nur noch bis Januar. Ja. Wobei, also da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich jetzt schon so ein bisschen Interesse dran, habe auch überlegt. Ja. Aber ich habe tatsächlich jetzt auf Anhieb mir nicht irgendwie rausdenken können, dass ich in der Zeit irgendwie in Nähe von Bonn komme. Mal sehen, vielleicht ergibt es sich ja. Genau, zum Valentinstag. Nee, Quatsch, da ist schon vorbei. Ja. Anyway. Noch zum Haus der Kunst vielleicht ein Wort, was ich bemerkenswert fand. Also wir haben es, glaube ich, bei Louis Bourgeois haben wir schon angesprochen. Was ich toll finde, dass da wirklich auch freundliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rumstehen und einem die Fragen beantworten. Stimmt. Ja, ask me about art. Ja, ungefähr so. Wenn sie es nicht wissen, dann wird es Funkgerät gezückt und dann irgendwie in die Zentrale dann irgendwie. Nee, wirklich. Also das finde ich echt super. Ja, und hier das Begleitheft zur Ausstellung, was man sich da kostenlos mitnehmen kann, finde ich auch, war jetzt für uns sehr hilfreich. Ja, irgendwie. Auf jeden Fall. Aber das gilt eigentlich generell für diese Begleithefte im Haus der Kunst, weil zu jeder Ausstellung, die sie haben, gibt es ja immer dieses Begleitheft, Flyer und mit Plan und so. Und kurze Beschreibungen, die tatsächlich auch die Kurator, also die Texte, Einführungstexte in den Räumen eigentlich auch, zumindest in der gekürzten Fassung, wiedergeben. Genau. Also, also ich finde das eigentlich also ausstellungs-, sag mal, pädagogisch vielleicht oder ausstellungsbegleitend, also sehr, also auch hilfreich. Jetzt für uns für die Nachbereitung. Also ich habe tatsächlich zu Hanno Dabo relativ wenig Notizen gemacht, weil ich dachte, was soll ich denn dazu aufschreiben? Entweder ich schreibe jetzt eine Seite nach der anderen voll und habe nicht mein halbes Werk damit erfasst, oder ich notiere mir einfach nur so Stichpunkte und kann mich dann eben an diesem Heft entlang hangeln und dann auch die Sachen wiederholen. Okay. Ja. Dritter Cremant. Yay! Ja. Wieder ein Weißer. Der Weißer. Der riecht jetzt hefiger, oder? Irgendwie auch so ein bisschen Käse. Vielleicht auf jeden Fall. Irgendwie bissiger, auf jeden Fall. Ja. Ist aber süßer, finde ich, oder? Deutlich süßer. Man muss vielleicht dazu sagen, wir liefern ja alle unsere Flaschen beim Gastgeber respektive der Gastgeberin, also beziehungsweise in dem Fall jetzt wirklich Gastgeberin, liefern wir ja eingepackt ab. Also mit abgeklebtem Etikett halt. Genau. Und wir sind aber jetzt vorher beim Aufmachen eher erschrocken, dass zwei Flaschen, nämlich Nummer 1 und Nummer 3, jetzt zumindest den Teil, den man sehen konnte, doch sehr, sehr gleich aussahen. Das wäre eine Premiere, wenn wir endlich mal zwei gleiche am Tisch hätten. Wobei, also man muss natürlich zusagen, Nummer 1 und Nummer 3 sind zwei verschiedene Gläsern. Das eine ist mehr so das... Das eine ist Weißweinglas und das andere ist das Sektglas. Wobei, also ich muss schon sagen, also ich finde den Dreier deutlich süßer. Und also der Einser kommt auf jeden Fall sehr trocken. Ja. Im Vergleich, also entweder sind wir... Also ich will... rein subjektiv und aus dem Bauch raus, würde es mich jetzt wundern, wenn es dieselben sind. Ich hätte jetzt auch getippt, das sind zwei unterschiedliche. Aber also ja. ich würd mich jetzt auch trotz aller Vorzeichen mal so weit aus dem Fenster lehnen und zu sagen, das sind nicht dieselben oder nicht die gleichen. Also im Notfall schneiden wir den Teil raus, damit wir unsere Hörerschaft nicht komplett diskreditiert haben. Nee, aber ich halte mir noch nicht in der Tür offen. Wie wär's mit, wir schenken uns jetzt nochmal von Nummer 1 nach, dass wir da nochmal frisch aus dem Ding haben. Ja. Ja, lalala. So, jetzt muss man das rausschneiden. Ja. So, oh, das schöne perlende Geräusch. Ja. Oh, gibst du mal dein Glas, ich komme mal zu. Wir brauchen Pausenmusik. Ja, genau. Ja, ja. Okay. Und, was anders? Ich möchte lösen, was ist Cremant? Nein, ich habe auch meine Notizen gekleckert. Okay, gut, nochmal eins. Genau, nochmal eins. Der schmeckt immer noch mehr nach Sekt als nach Cremant. So, mal schlucken. Puh. Also. Ich weiß es nicht. Scheiße. Also mein erster Gedanke war ja... Das ist erstaunlich, dass man nicht den gleichen Sekt rausschmeckt. Das kann doch nicht sein. Ja gut, wir haben halt schon zwischendurch auch noch was anderes getrunken. Ja. Also Nummer 2 nämlich. Really? Ich weiß nicht, also jetzt schmecken sie doch wieder ähnlicher. Aber ja, gell? Ah. Also gerade waren die ziemlich gleich wieder. Ah, fuck. Entschuldigung. Ups. Piep. Okay, das ist jetzt der langweilige Teil für die Hörer, aber ich bin jetzt echt Also der erste, also der Einser perlt aber anders, finde ich. Das weil jetzt gerade frisch eingegossen ist. Erstens das und zweitens kannst du wirklich am Glas legen, wie gesagt. Ja. Dreier ist gut, aber Dreier steht auch schon länger. Den haben wir nicht nachgegossen. Ja. Puh. Also ich würde, ja, Zufälle gibt's. Das ist echt schwierig. Deswegen würde ich jetzt fast. Ja, einfach weiter. Beim Stichwort Zufall würde ich einfach. Ich mal kurz. Eine Überleitung. Ja, eine Überleitung. Ja. Beim Thema Zufall würde ich gerne Anke das Wort erteilen. Ja, die zweite Ausstellung, die wir uns angeguckt haben, auch im Hofsekunst. Elegant. Nennt sich Zufallsmuster und ist Malerei aus der Sammlung Götz. Die Sammlung Götz sollte, glaube ich, jedem allmählich bekannt sein. Wem nicht, wir sind große Fanboys und Girls davon. Absolut. Ingvild Götz sammelt moderne Kunst seit Jahrzehnten und stellt halt aus, wo es passt und hat ihr wunderbares eigenes Museum. Große Empfehlung. Und jetzt hängt eben Teil ihrer Sammlung im Haus der Kunst, Malerei, wie gesagt, aus, ich glaube, 50 Jahren, der letzten 50 Jahre. Wo haben wir sie? Egal, ich lasse das mal so stehen. Ich zitiere einfach mal diesen wunderbaren Flyer, den wir schon erwähnt haben. Der Begriff Zufallsmuster umschreibt das Spannungsfeld zwischen dem Zufall und dem Muster als erkennbar logisch strukturierte Ordnung. Also es geht eben darum, wir haben... jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Also kurz gefasst, es ist Auswahl von Malerei aus den letzten 50 Jahren, also wild durcheinander, ohne große thematische Klammer oder künstlerische Klammer und deswegen was ganz anderes als Frau Dahofen. Ja gut, das ist ja natürlich einfach eine private Sammlung, also sie sammelt ja dann doch auch nach ihrem eigenen also Geschmack. Und die Auswahl reflektiert das, denke ich, auch. Ja, wobei, also sie haben ja jetzt die verschiedenen Räume, verschiedenen Titel gegeben, also narrative Räume, Identitätssuche, formale Fiktion, da habe ich auch gedacht, Also das ist ein bisschen, ist ein bisschen erzwungen. Category Dropping. Ja, ja. Fand ich ein bisschen erzwungen, aber tut jetzt, also sag mal, der Auswahl jetzt irgendwie keinen Abbruch. Ja. Nö. Also ich habe durchaus, also für mich selber Werke gefunden, die mich angesprochen haben. Also der ein oder andere Name war mir dann schon ein Begriff. Also ich muss gestehen, ich kannte nur einen, ehrlich gesagt. Also Andy Hope, 1930, also der Künstlername von Andreas Hofer. Ja. War mir bekannt, von dem habe ich mich erinnert, da hatte ich ein Werk, da hängen, glaube ich, ein, zwei Werke im Lehnbachhaus auch in der Sammlung. Okay. Ja. Und die Werke, die dort ausgestellt haben, fand ich irgendwie, also einmal war das dieses War Rivers, also die Drachen des Krieges oder so. Ja. Und das Lustige ist, ich fühlte mich daran erinnert, so ein bisschen an meine Teenagerzeit, Und zwar, als wir irgendwie alle Tabletop-Rollenspiele gespielt haben und teilweise selber uns irgendwelche Drachenwappen oder irgendwelche Wappen für unsere Schilde von unseren Kriegern gemalt haben. Und ich habe das gesehen, dachte mir, ach da, schau her. Sowas habe ich ja seit irgendwie, das ist irgendwie so eine Ästhetik, die hätte ich irgendwie versucht mit 17 zu malen, ja. Also in dem Kontext. Aber ich fand das cool. Das war so. Das ist total lustig, genau denselben Eindruck hatte ich auch. Ich kann es jetzt nicht genau so fassen, wie du es jetzt gerade gemacht hast. Aber genau der Bereich oder dann irgendwie so, ja, dann, das war die glorreiche Metal-Zeit irgendwie und dann irgendwelche selbst gezeichneten Cover, da war gab es dann irgendeinen Typen, der konnte gut zeichnen und der hat dann sowas, der hat genau sowas gemacht. Auf die Kassette, aufs Mixtape. Und das setzt sich natürlich im zweiten Werk von Andy Hope, 1930, was da ist, Your Day, fort, was ja irgendwie so ein überdimensionales Metall-UFO ist, also so ein. Für mich sah es ein bisschen wie Batman, das Batman-Logo. Also ja, also so eine Skulptur, die am Rand hängt und drunter hängen, also lauter kleine so DIN A4-Blätter, die eigentlich entweder so Schundhorror oder Comic-Ästhetik wiedergeben oder also. Billige Sci-Fi oder eben Fantasy, also solche Titelbild. Wie bitte? Fandst du das gut? Ich ja. Das war so ein bisschen so, wie gesagt, das keine Ahnung, das war so die Teenager-Fanboy-Zeit. Irgendwie genau das hat es in mir angesprochen. Also, vielleicht hat es deswegen genau bei mir nicht funktioniert. Ich fand's irgendwie cool. Ich fand's auch irgendwie komisch. Also. Ja. Nee. So i. Nein, ich meine. Nee. Nee, aber ich konnte damit auch nicht anfangen. Also da habe ich auch so, nee, ach komm, lass gut sein. War nicht so gut. Ja, ich war halt früher komisch. Du bist immer noch. Nee, weiß ich nicht. Der Hofer, der war nicht so meins. Ja, was fandet ihr? Also ich hab natürlich noch weitere Werke, die mich angesprochen haben, aber was fandet ihr denn so gut? Ich fand den David Reed zum Beispiel toll. Den kannte ich vorher nicht. Mhm. Der hatte für mich, also von ihm hingen drei Werke da. Eins hatte einen Titel, das hieß Vampire Painting for Graz, obwohl keine Vampire zu sehen waren. Und dann noch zwei andere, die einfach nur Nummern tragen. Mhm. Das hat für mich so eine Graffiti-Optik gehabt, die ich einfach sehr spannend fand. Ja, habe ich mal auch so notiert. Aber es sah halt total exakt gemalt aus. Also es war, es hatte eine absolut eigene Ästhetik. Es sah nach schnellem Pinselstrich aus, aber dann doch gleichzeitig wieder total exakt. Also es war nicht so runtergerotzt wie Herr Hofer oder Herr Hope. Was jetzt natürlich nicht negativ sein soll, aber wie gesagt, damit konnte ich nichts anfangen. Aber den David Reed, der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch weil ich das Gefühl hatte, da ist irgendwas, was ich eben noch nicht gesehen habe. Das, was Herr Hope macht, hatte ich das Gefühl, ja eben, das habe ich schon auf der Kassette 1987 gesehen. Das war sowieso mein Problem, um jetzt gleich mal groß vorwegzugreifen, dass mein Problem mit dieser Ausstellung war, was kann uns Malerei noch sagen? Also ich weiß, ich höre mich an, wie der Direktor des Patentamts der Ende des 19. Jahrhunderts gesagt hat, es gibt nichts mehr zu erfinden, ich setze mich zur Ruhe. Aber bei der Ausstellung hatte ich wirklich die ganze Zeit das Gefühl, da waren wenige Werke dabei, wo ich dachte, die sind neu, die finde ich toll, die sagen irgendwas. Moment. Da muss ich auch einhaken. Natürlich müsst ihr das. Aber vor vielen Bildern stand ich wirklich mit dem, ja gut, das hatten jetzt die Konstruktivisten schon, das habe ich in den 60ern schon, was willst du von mir? Das ist lustig, weil am Ende des Raumes ist ja noch so eine Videoprojektion eines Interviews mit Frau Götz. Genau. Wo sie auch eigentlich genau das sagt, dass sie eigentlich sagt, naja, die jungen Leute können einem eigentlich leid tun, weil... Was sollen die noch machen? Ist ja schon alles irgendwie, weil man alles da. Und manche versuchen sich dann nochmal irgendwas und haben eine originale Idee, wie zum Beispiel, und dann kommen Beispiele. Aber ja, sagt sie eigentlich auch, ja, das ist eigentlich ziemlich witzig. Also was ich da einhaken wollte, ich habe einen Bekannten von mir, der ist Künstler, also eigentlich Maler und Grafiker, und der hatte auch von 2 oder 3 Jahren quasi, also fast schon der Malerei entsagt und seine momentanen Werke sind eigentlich fast, also eben, also so eher Collagen oder also zusammengestellte Sachen. Und der sagt halt auch, also er hat gemerkt, er ist mit seiner Malerei am Ende. Er hat das Gefühl, er kann mit seiner Malerei jetzt nichts mehr ausdrücken oder da geht es nicht weiter, sondern er braucht, oder eigentlich braucht er gar nicht mehr malen, sondern das, was er ausdrücken will, kann er auch völlig anders ausdrücken. Und das, also das, was er mit der Malerei, das wiederholt sich und das ist nicht mehr das Medium, in dem er das neue oder seine Erkenntnisse weiterbringen kann. Eben. Aber also, das, was ich halt an der Ausstellung spannend fand, war, dass es eben dann doch ein paar Leute gab, wo ich dachte, aha, da ist noch ein Dreh, den ich spannend fand. Zum Beispiel bei Wilhelm Sassner, ich hoffe, er spricht sich so aus, da hatte ich das Gefühl, da hängen, glaube ich, zwei Bilder von ihm. Das eine ist so neonbläulich, das andere ist mehr grün. Also das eine ist, du siehst einen Mann auf dem Bett liegen, du hast die Schuhsohlen springen dir quasi an und das ist so bläulich. Ja, ja. Und daneben hängt ein Bild, was eher eine Naturskizze ist. Das waren, glaube ich, Büffel oder Kühe vor so einer Flusslandschaft. Und das war so neongrün. Ja. Und da hatte ich wirklich das Gefühl, das ist jetzt einfach eine sehr subjektive Wahrnehmung, aber da hatte ich das Gefühl, das könnte das Abstrahlen von einem Computerdisplay sein. Das könnten LED-Lichter sein. Das könnten, du sitzt vor einem Laptop und das ist das Licht, was der Raum auf einmal erzeugt. Und da hatte ich das Gefühl, da ist ein moderner Dreh drin, der die Malerei eben zeitgemäß macht, weil sie eben plötzlich Farbigkeiten hat, die 1960 eben noch nicht da waren. Also die Bilder haben mir eigentlich so am besten gefallen. Nee, würde ich eigentlich auch sagen, also für ein, das ist ja das Schöne an der, an der Kunst eigentlich, dass man, also für ein Abgesang der Malerei reicht es glaube ich noch nicht, aber also weil gerade man denkt, es war schon alles irgendwie da, aber dann kommt irgendwie einer, der nochmal irgendwie eine Idee hat, der das in einen anderen Kontext setzt und dann ist doch irgendwie wieder was anderes. Also das finde ich eigentlich das Spannende. Also was mir zum Beispiel noch gefallen hat, also was vielleicht in dieselbe Kerbe schlägt, waren die Arbeiten von Udomsak Krisanamis. Den wollte ich auch nennen, das fand ich auch richtig großartig. Ja, und zwar, also ich meine, er malt eigentlich also pointillistisch, ja, was ja eine sehr alte Ästhetik ist, aber zum Beispiel das in Raum Nummer 3, es ist auch, also ist hier im Begleitheft auch abgebildet, die Arbeit Harder, Better, Faster, Stronger, was ich vermute sich auf den Daft Punk Song bezieht, aber es ist einfach die Ästhetik von so einem Elektronikboard, also so ein Printed Circuit Board. Ja. Und das, also er malt das einfach wirklich also knallhart pointillistisch. Also wie gesagt, was eine alte Technik ist, aber es ist doch etwas vollkommen aus unserer Zeit. Also er bringt damit was Neues, also auch das Geordnete, weil auf so einem Circuitboard, das ist ja auch alles geordnet. Das ist ja wirklich auf so einem Raster dann eingeplant und so ausgezeichnet und so weiter. Das kommt eigentlich ganz gut rüber mit diesen regelmäßigen Punkten, die er verwendet, um so diese Ordnung auch herzustellen. Wobei ich bei dem Bild das Gefühl hatte, das ist irgendwie reingemogelt, weil es ist ja eher eine Collage als eine Malerei. Und deswegen fand ich so ein bisschen... Ja, wohl ja, aber man sieht dann irgendwie, das sind dann... Ich fand es halt super von Weitem. Da denkt man, ist das irgendwie... Ja, ist es irgendwie so eine Leiterplatine? Ist es irgendwie ein irgendwie so eine Megacity, wo da irgendwie so ein Hochhaus irgendwie ist? Es eine Utopie, eine Dystopie? Irgendwie, keine Ahnung. Ja, dann geht man näher ran, dann geht man noch näher ran, dann sieht man, dass es dann irgendwie zusammengesetzt ist und gerade das Collagenhafte, was du meintest, irgendwie. Und irgendwie dann denkt man, oh, das ist irgendwie unheimlich, weil man taucht dann irgendwie rein. Ja, es hat so was Brasil-mäßiges. Ja, genau, total. Also auch ja, die Zahlen. Und ja, genau. Also Brasil natürlich der Film von Terry Gilliam. Was denn sonst? Nicht das Land. Alter, erklär mir. War dann auch vom, über Bilder. War dann auch vom Herrn Krisanamis nicht das Spy in the House of Love? Ja. Das war ja eine Anspielung auf den Doors-Song. Das sah so ähnlich aus. Oder? Ja, genau, das sah so ähnlich aus. Das war noch ein bisschen, glaube ich, klarer strukturiert irgendwie, aber... Ja, da waren so Zahlen drauf, irgendwie die 8 kam ständig oder 8 oder Unendlichkeitszeichen, weiß ich nicht. Ja. Ich habe es natürlich als Zahl gelesen, aber das kann man ja auch immer als Unendlichkeitszeichen lesen. Oder was ich auch gut fand, was jetzt hier nicht in unserem Heft abgebildet ist, was ich mir mal aufgeschrieben habe, von Lucy McKenzie, ein Bild aus dem Jahr 2004, untitled, Klammer auf, bei, unterstrich, curious, Klammer zu. Okay. Was war das denn? Das war auf einer, ich meine, dass es eine Backsteintapete war. Ach, das ja. Die auf einer Leinwand, auf eine Leinwand tapeziert war. Und dann, also das war so ein Backstein-Raufaser-Muster, irgendwie eigentlich total hässlich. Und da hat sie irgendwie 3 Mädels drauf gemalt. Die halt cool an der Wand die posen. Cool an der Wand gepostet haben. Und wenn man näher ran, ging, dann hat man gesehen, dass die Damen eigentlich, weil die Farbe nicht 100% oder weil halt das so Raufaser und das Backsteinmuster halt hatte, sind die Damen dann so in der Mauer eigentlich so rein verflossen eigentlich eher. Und von weitem weg hat es halt ausgesehen, okay, drei Mädels von der Backsteinmauer. Mhm. Fand ich irgendwie den Twist mit der Tapete. Ja, dieser, fand ich also die leichte Transparenz. Genau, ja, erstens die Transparenz und dann das Material fand ich sehr, sehr ansprechend. Was ich irgendwie ganz am Rande hätte, ich führe das auch nicht weiter, aber was ich lustig finde, dass irgendwie bei moderner Kunst muss anscheinend alles, muss keinen Titel haben oder darf keinen Titel haben. Irgendwie. Es war alles untitled und dann aber doch irgendwie ein Titel. Also, ja. Wobei ich das halt ganz spannend fand. Also es gab diese eine Dame, ich muss jetzt mal zu ihrem Namen blättern, weil den konnte ich mir natürlich auch nicht merken, die hat zwei Bilder gehabt und die hießen beide untitled, aber du hast sofort irgendwelche ganz altmodischen Assoziationen gehabt. Das eine sah aus wie ein Mond mit einem Ast davor. Und Laura Owens. Laura Owens, genau. Ja, das eine und untitled ist sogar hier abgebildet. Genau, ich hab's. Und das andere sieht aus wie Gräser vor so einer Drahtwand. Das erinnert mich jetzt nicht an irgendwas, aber bei dem anderen habe ich sofort gedacht, ganz klassisches Motiv. Der ja, nee, also einfach ein Mach, also so ein Zaun. Ja, also so ein klassischer Monatenzaun, ja. Aber das fand ich halt ganz spannend, weil gerade da erkennst du irgendwas auf diesen Bildern. Du siehst sofort, was sie gemacht hat und dann schreibt sie halt einen Titel drunter. Und das fand ich eigentlich schon wieder ganz schön, dass sie eben nicht drunter geschrieben hat, Gräser vor Maschendrahtzaun. Sondern einfach, ja, einen Titel, reicht doch. Ja, aber wobei auf der Seite... Das hat mich aber Keith Haring schon wahnsinnig gemacht, ja. Weil, weil ich in der Ausstellung ständig irgendwelche, also meine Notizen sind um Seite von Beschreibungen von den Bildern, damit ich es mir selber nachher wieder herholen kann, weil ich dann noch nicht wusste, dass ich mir den Katalog kaufen werde. Aber dann, dass die alle keinen Titel hat, hat mich wahnsinnig gemacht, weil ich jedes Mal Man, Dog... Crocodile oder irgendwas Alligator irgendwie schreiben musste und dann rot-gelb, damit ich dann wusste, dass das Bild war. Ja, aber ich finde, wie gesagt, ich fand es einfach schön, du hast, also was ja nun auch in moderner Malerei nicht unbedingt selbstverständlich ist, du hast irgendein Motiv, was du erkennst und da steht dann aber nicht drunter die Eleganz des Eichhörnchens oder sowas, sondern eben untitled. Das ist ein blöder Zaun mit blödem Gras davor und ich persönlich mochte die Bilder sehr gerne, auch wenn ich mich jetzt selber widerspreche und sage, was will das von mir? Vielleicht fand ich es einfach ganz schön, mal was zu sehen, was ich erkenne. Ja, also ich meine, also waren definitiv, also das waren einfach... Sie waren vor allen Dingen so großformatig. Ich glaube, das war das, was mir gefallen hat. Die waren, glaube ich, so mindestens einmal zwei Meter groß oder so. Und ich mag ja Großformat. Nein, aber ich frage mich halt, ist es irgendwie ein Schutzmechanismus irgendwie? Also gerade, dass ich es nicht irgendwie benennen muss und sagen, hier Gräser vor Zaun oder so? Oder? Klar, kann natürlich sein, wenn du Gräser vor Zaun runterschreibst, dass einem die Banalität des Ganzen völlig eben klar wird. Klar. Ja, vielleicht ist es ein Kniff, logisch, kann sein. Was weiß ich, was die Dame will? Das frage ich mich ja eh bei moderner Kunst. Ja. Oh Gott, das klingt total schlimm. Was soll das überhaupt alles? Ja, so, Entschuldigung, Anke, wir schneiden nicht. Nach den Impressionisten kam noch nichts mehr. Ja. Nee, weißt du, also es gab aber auch, ich fand es halt auch spannend, dass die Bandbreite eigentlich doch, es gab wirklich so von wirklich ganz, ganz tollen Sachen, wie zum Beispiel, um das auch nochmal zu nennen, Chris Ophili, Trump von 1998, also der Trumpf sozusagen, da sieht man so ein riesiges Bild, sieht man eigentlich ein Pik und mehrere dann Piks, die da drin abgebildet sind und eigentlich in Gesichtform das Ganze und dann auch noch mit irgendwie so. Ich glaube, auf der Beschreibung des Werks stand irgendwie dran, dass es dumm sei. Also irgendwie, keine Ahnung, wollte nicht näher nachgehen. Dann noch mit so, also es steht auf dumm wohl und es sind dann noch so vier so dumm Applikationen auf dem Bild drauf. Irgendwie. Aber eigentlich fand ich ein ganz schönes, ganz, ich weiß auch nicht, es hat mich angesprochen. Mhm. Genauso eigentlich wie Michael Bute und das fand ich eigentlich, ist mir eigentlich total peinlich, weil das so kitschig ist, weil so bunt irgendwie. Aber es hat mich trotzdem auf irgendeine besondere Art und Weise hat es mich irgendwie angesprochen. Das, nee, ganz ehrlich, das fand ich, mir war das so esoterisch, die Farben und die Formen und das war mir, das ja, aber das... Ich bin mir nicht so richtig sicher, war es das wirklich oder... Ich weiß nicht, vielleicht ist es also für mich, also meine Wahrnehmung damit, ich habe damit eben diese Assoziationen gehabt. Und Fisch ist nicht sonderlich esoterisch, ist eher so christliche Symbolik. Nee, Fische sind die esoterischen unter den Sternzeichen. Wir sind die kleinen Drogenabhängigen, die sich in Astrologie verlieren. Fische sind ganz schlimm drauf. Nee, aber ich fand auch, dass also mit Michael Bute konnte ich ehrlich gesagt auch nicht so wirklich was anfangen. Ich wusste nicht, ob das jetzt ironisch ist. Also, da war ich mir auch nicht so richtig sicher. Wie immer, wenn man vor sowas steht, ist das jetzt echt oder ist das ironisch? Nee, das habe ich mich dann im Nachhinein gefragt, aber der erste, man kommt ja hin und entweder, weiß ich nicht, das Schlimmste ist ja, es ist einem egal. Ja, genau. Ja. Oder spricht dann halt an oder stimmt, halt. Aber das hat ja auch schon immerhin gekriegt. Es gab, glaube ich, kein Bild vor dem, oder beziehungsweise wir sind dann nicht rausgegangen mit dem, ja, ist mir egal. Richtig. Also das nicht. Genau, insofern war es dann eigentlich dann doch wieder gut, weil die Bandbreite war wirklich von, es gab wirklich echt, und das wäre das nächste, worauf ich zu sprechen komme, es gab wirklich viele Sachen, die ich echt für richtig, nach meiner Auffassung total schlecht empfand. Jetzt bin ich gespannt. Ja, zum Beispiel hier Mike Kelly, Alma Pater, Wolverine, denn von 1990. Ja, das war mir auch egal. Also das ist so eine irgendwie so ein Kommentar Amerika College. Aber weil dir der Kontext fehlt. Also für mich, also ich habe es natürlich, also qua meiner Zeit in Amerika auch, also weil um diese Michigan Wolverines, um diese Footballmannschaft, wird ein riesiger Kult betrieben. Und okay. Ich meine, das und gerade das, also parodierte oder kommentierte ironisch mit dieser Installation. Also das war für mich so, ich wusste das halt, also er hat sich ja diese Mannschaft ja ganz spezifisch, oder diese Uni und diese Mannschaft, diese Footballmannschaft ganz spezifisch ausgewählt, glaube ich, um das zu kommentieren. Deswegen ist eine Frage ist. Ja, war da ein Kommentar? Also was ich glaube schon, also weil ich meine, so die Sachen wie, also da in der Mitte der Installation diese Effigy Hanging Contest, also da geht's vermutlich darum, dass man irgendwelche so Symbolfiguren des Gegners oder des Erzrivalen quasi ja aufknüpft. Und dann der Effigy Hanging Contest, Trophy will be awarded for the winner, judge and original design and workmanship. Also ich meine, das ist schon ziemlich krass. Also ich glaube, ich bin inzwischen einfach so versaut von den ganzen schlimmen Nachrichten, die man aus jeder Fraternity zu hören kriegt, was für idiotische Aufnahmerituale da passieren, dass ich mir denke, vielleicht ist das ja wirklich, vielleicht gab es mal sowas. Oder ich meine, deutsche Fußballclubs, die Banner vom Gegner klauen, sind auch nicht besser. Das ist genauso bescheuert. Das war eigentlich deswegen auch meine, weiß ich nicht, ob es wirklich ein Kommentar ist, sondern einfach nur eine Darstellung von Dingen, die es wirklich gibt. Das war auch so ein bisschen. Also ich habe es so empfunden, aber ich meine, wie gesagt, das war für mich der Kontext, in dem ich das betrachtet habe. Also von so her, wie gesagt, das fand ich jetzt halt also nicht belanglos. Mein Eindruck war auch irgendwie, und ich glaube, das hast Anke du auch so ein bisschen angedeutet, mir hat der Kommentar irgendwie da dazu gefehlt, er stellt da irgendwann halt irgendwas dar und ich habe irgendwie eine Bewertung erwartet oder irgendwie, dass sich jemand da dazu positioniert irgendwie. Mhm. Man kann das ja auch ganz großartig finden, was weiß ja, ich. Ja, klar. Aber endlich sind wir uns mal nicht einig. Ganz großartig wäre jetzt übertrieben, aber wie gesagt, das hat, also ich habe das, ich wollte damit sagen, das was dargestellt wird, also denn das Ganze, was weiß ich, kann ja auch sein, dass einer eine ganz, ganz, ganz tolle Highschool-Zeit hatte und nicht so ein Freak war, wie die meisten anderen Leute, die ich kenne. Ja, vielleicht feiert das ja auch. Genau, ja, genau, eben. Und das selbst die Auffassung könnte man ja in einem Werk verarbeiten, dass ich dann wahrscheinlich auch blöd fände, aber es wäre zumindest mal eine Position. Ja. Aber eine Position fehlt mir da irgendwie. Ich habe noch zwei andere Bilder, die auch keine Position haben, die mich aber sehr beeindruckt haben. Die waren von Toba Kedori. Die fand ich auch gut. Die sind auch wieder irrwitzig großformatig und die sind, ich glaube, es ist Wachspapier, das ist keine Leinwand. Und auf dem einen Bild sind so 7 untergehende Schiffe. So eine Art wie Kinderzeichnung oder wie früher so Tapeten, wo Motivtapeten drauf waren. Mhm. Ganz fein und sehr weit verstreut. Und das zweite Bild heißt Untitled in Klammern Railing, also doch nicht Untitled. Einfach irgendwie 2/3 des Bildes weiß sind und unten ist so ein Treppengeländer. Und das war's. Und ich stand da auch mit dem, was soll das? Und gleichzeitig, oh schön. Also ich fand keine Ahnung, ich mochte die total gerne. Ich fand beide auch gut. Also zum einen, weil das so ein, gerade bei dem Untitled Ships and Boxes fand ich großartig, dass es so auf mehreren Ebenen totaler Widerspruch ist. Also sie benutzt ein Material, was ja total ausgefranst und zerbrechlich darstellt, wie von so einer alten Schatzkarte irgendwie. Und dann, um das Bild dann weiterzutreiben, sind dann auch so alte Segelschiffe drauf, die dann auf dem Meeresgrund liegen, wie halt von einer alten Schatzkarte irgendwie das so sein könnte. Aber dann platziert sie dann zwischendrin irgendwie so komische Kisten, die irgendwie auf sind. Und dann ist man dann nicht mehr so richtig sicher, was das eigentlich darstellen soll. Interessant. Ich hatte das also so aufgefasst, dass also das also sinkende Schiffe sind oder dass es die Wasseroberfläche sind und dass diese Kisten, diese Boxes sind also so Cargo, also Ladung von den sinkenden Schiffen. Also also hinuntergefallen sind und jetzt auf dem Ozean treiben. Das war meine Assoziation. Also ich dachte eher, dass es auf dem Grund ist dann schon. Teils, glaube ich. Also ich glaube, oder vielleicht auch auf Sand gelaufen. Also auf der Sandbahn aufgelaufen. Ja. Ja, ja. Und dann die nächste Assoziation, die ich hatte, war irgendwie, ob das irgendwie nicht ein Bildnis für ein Spiel ist, irgendwie Schiffe versenken und die Boxen sind irgendwie Spielsteine oder so. Ja. Ich muss bei jedem Schiff ja sowieso an Titanic denken, so bin ich eh verloren, aber ich mochte an diesen Bildern einfach diese unglaubliche Ruhe. Also selbst wenn du gerade Schiffen beim Untergehen zuguckst und weißt, da sterben gerade Seeleute, ich fand die unglaublich beruhigend. Vielleicht auch einfach durch ihre Größe und diese sehr helle Farbigkeit. Ich mochte die gern. Also das waren einfach, wie gesagt, ich widerspreche mir selber, ich weiß nicht, was mir dieses Bild sagen soll, ich weiß nicht, ob das große Malerei ist, aber die fand ich toll. Ja. Ja. Also mir hat auch noch. Nee, ich fand die auch richtig gut. Mir hat noch, also die Künstler, die ist mit mehreren Werken vertreten, vielleicht sogar mit den meisten Werken. Paulina Olsowska hat mir gefallen. Also, es waren also meistens Bilder, aber auch zum Beispiel ein Teppich, der auf dem Boden lag, der ziemlich cool war. Der hieß Peggy. Das war eine Frau eigentlich im Bikini. Mhm. Aber was eigentlich ganz cool war, dass an verschiedenen Stellen, also es war nicht sehr figurativ, also so ein bisschen so, ja, wie so aus einem Modemagazin dargestellt, auch so ein stilisiert Frau wie nennt man die Frisur? War das Pony, so ein Bob oder so? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ja, egal, auf jeden Fall. Was aber interessant war, dass an verschiedenen Stellen auf dieser Figur, also so patchmäßig quasi einfach ganz normale Perserteppichmuster eingewoben waren. Mhm. In so Dreiecken so. Aber jetzt nicht so, dass man das Gefühl hatte, okay, das ist jetzt die Kleidung so oder so, einfach so, da ist irgendwie so ein Patch drauf. Oder da scheint das Medium des Teppiches durch, so wie wir es kennen. Ja, das war fand ich irgendwie ganz cool. Das war für mich eben einfach so ein Hinweis auf das Medium, ja. Ja. Genau. Ich mochte an Paulina Olowska, um mal wieder auf das Moderne zuzukommen, diese auch wieder ihre Ästhetik. Also sie hat mich so ein bisschen an Street Art erinnert, nicht wirklich Graffiti, aber auch diese Stencil-Malerei. Das mochte ich bei ihr wieder gerne. Also da hatte ich auch das Gefühl, da ist noch was Neues. Das ist nichts, was ich schon gesehen habe. Hm. Auf der anderen Seite gab es dann auch Sachen, die ich total langweilig, also wirklich schlimm langweilig fand. Zum Beispiel Sarah Morris, Federal Triangle. Die fand ich lustig, die Bilder. Also die Bilder sehen quasi alle, jetzt ganz böse gesagt, gleich aus. Das sind einfach Linienmuster mit farbigen Quadraten dazwischen. Ja, genau. Das sind halt so geometrische Figuren in verschiedenen Farben. Sieht so ein bisschen wie halt, keine Ahnung, deutsche Bankgebäude aus. Frankfurter Skyline, Großaufnahme. Das, was ich an den drei Werken, die da hier, glaube ich, hingen, spannend fand, dass sie eben Titel hatten wie Library of Congress, World Bank und Capital. Also dass es irgendwie drei verschiedene Gebäude sein sollten, die aber trotzdem genau gleich aussahen. Also da fand ich diesen Kommentar einfach ganz spannend, eben Wissen, Geld, Kapitalismus, alles miteinander zu verknüpfen, es ist eh alles eins. Das war so die Botschaft, die ich da mitgenommen habe. Also die Bilder selber fand ich jetzt auch nicht umwerfend, aber so in ihrer Gesamtheit fand ich, haben sie wieder einen Punkt gemacht. Ja, aber da fand ich dann, dass der Titel hat für mich in keiner Art und Weise sich im Werk irgendwie wiedergespiegelt. Also da hab ich schon arg gedankenmäßig von A nach B klettern müssen, dass da irgendwie was zusammenkam. Ich hatte da so ein bisschen also eine Assoziation mit quasi 3D, also auch so Gittermodellen von Gebäuden. Das war meine Assoziation. Ja, richtig. Und die sie dann halt quasi durch die Applikation von Farben eben ein bisschen verfälscht hat. Mein Gefühl war vielleicht, dass sie die verschiedenen Muster und die verschiedenen Gitter tatsächlich aus so 3D-Modellen von den dementsprechenden Gebäuden gezogen hat und dann eben durch die Farbapplikation abstrahiert hat, möglicherweise. Mhm. Hat mich jetzt auch nicht wirklich geflasht, sondern aber das war so das, was ich da für mich selber also mitgenommen habe oder reingesehen habe. Ja. Ja. Jo. Haben wir noch was, oder? Ja, also soll ich wieder anfangen? Ja. Ja. Nee, also es ist so, das kommt, glaube ich, aus der Diskussion auch raus, es deckt einfach viel ab. Wundertüte, für jeden was dabei. Es reflektiert eben die Tatsache, dass es eine private Sammlung handelt. Ja. Natürlich, glaube ich, handelt Frau Götz auch also kuratorisch, aber dennoch also hauptsächlich nach ihren eigenen Gedanken, wie sie ihre Sammlung aufbaut. Und das ist jetzt, Querschnitt ist wahrscheinlich auch also übertrieben, aber es ist halt einfach eine Auswahl von den verschiedenen Künstlern. Also ich bin der Ausstellung dankbar, weil ich einfach Künstler kennengelernt habe, die ich vorher so noch nicht kannte. Und da wirklich auch den einen oder anderen entdeckt habe, wo ich dachte, oh, das ist aber interessant, den habe ich vorher nicht gehört. Was halt auch manchmal die Stärke von so einer privaten Sammlung im Vergleich zu einer staatlichen oder öffentlichen Sammlung ist, die halt kuratorisch also mal anders handeln müssen oder auf anderen Prinzipien also die Sammlung erweitern. Und ein privater Sammler kann einfach sagen, das finde ich cool, das möchte ich haben. Ich fand's gut. Mir hat's deswegen gefallen, weil ich einfach neue Künstler entdecken durfte. Also ich fand's auch gut. Mein Problem war, und da kann jetzt die Ausstellung nichts für, dass ich echt nach Frau Darboven war ich derart platt, ja. dass ich leider also eingeschränkt in der Wahrnehmung war. Aber ich fand es dennoch sehr, sehr interessant, was eigentlich Frau Götz eigentlich so sammelt immer. Weil ich hatte die mehr so im Medienkunstbereich irgendwie so eingeordnet. Sie sammelt natürlich noch viel, viel mehr. Das kann man jetzt auch hier betrachten. Aber das war für mich schon spannend zu sehen. Und ich finde es halt auch schön, dass sie dann halt jungen Künstlern halt auch eine so wie man es hier sieht, auch dann eine Chance gibt, sozusagen sich zu präsentieren. Wenn man jetzt natürlich eh schon im Haus der Kunst ist, würde ich mir das auf jeden Fall anschauen. Jetzt so speziell, also jetzt nur für die Ausstellung ins Haus der Kunst wäre ich wahrscheinlich nicht, aber also lohnt sich aber doch auch von meiner Seite aus. Dafür ist sie, glaube ich, auch ein bisschen zu klein. Ist klein, also ja. Nur für die Ausstellung, auch wenn wir jetzt eine Menge Werke besprochen haben und auch längst nicht alle. Aber eben, ich denke auch, das ist ein nettes Goodie, wenn man eh schon bei Frau Darboven ist. Aber stimmt schon, also gerade wenn man aus der Darboven-Ausstellung kommt, steht man zuerst davor und denkt sich, was ist das für billiger Scheiß? Wenn man gerade irgendwie sich mit schwieriger Konzeptkunst auseinandergesetzt hat, auf einmal hat man so bunte Leinwände vor sich. Wir hatten ja eigentlich das Problem auch mit Louis Bourgeois und Mike Leckie. War ziemlich ähnliche Problematik. Ja, aber ich bin ja dann tatsächlich, wir haben ja danach auch drüber gesprochen, also im Privaten, ich bin ja nochmal die Mike Leckie-Ausstellung gegangen. Und tatsächlich habe ich da den Zugang gefunden und bin dann nochmal also hin, weil Mark Leckie eine Performance gemacht hat mit seinen Big Boxes. Und das war eigentlich dann schon, muss ich ganz ehrlich sagen, ziemlich cool. Also ich hatte der Ausstellung damals nochmal eine zweite Chance für mich selber gegeben und die Auseinandersetzung, also die zweite Auseinandersetzung, ohne eben also sich vorher also die andere Ausstellung angeschaut zu haben, also die hat mir dann tatsächlich geholfen. Also das ist. Es ist schon also auch interessant, also ich habe, also Anke und ich waren ja zusammen in der Zufallsmusterausstellung und ich habe auch, also am Schluss habe ich auch gesagt, boah, ich muss mich erst also reingucken. Mhm. Ich war so völlig woanders in meiner Betrachtungsweise und im ersten Mal so, und dann war irgendeine Führung und dann bin ich halt in den nächsten Raum gegangen, weil ich von der Führung weg wollte und dann habe ich so, aber ich finde die auch. Und dann plötzlich, also irgendwie so nach 5-10 Minuten, dachte ich, ja, aber das ist doch eigentlich ganz cool. Und dann habe ich dann auch im Kopf irgendwie das also meine ich. Also umgeschaltet. Ich finde die Ausstellung macht es einem dann auch einfach, relativ schnell von Frau Darboven wieder wegzukommen. Also bei Mark Leckie, finde ich, hat es nicht funktioniert, da war Louis Bourgeois einfach hat alles überstrahlt. Ja. Aber ich finde hier, gerade weil es eben wirklich was anderes ist und es ist sehr abwechslungsreich, es sind sehr viele Stile zu sehen, es sind sehr viele Maler und Malerinnen zu sehen. Das fand ich dann wieder spannend und deswegen, mir geht's wie Felix. Also ich habe auch durchaus neue Menschen kennenlernen dürfen und auch deswegen würde ich diese Ausstellung weiterempfehlen. Und jetzt kommt die große Panikfrage. Sind Nummer 1 und Nummer 3 die gleiche Flasche? Ich kann mich immer noch nicht entscheiden. Wollen wir eine Reihenfolge festlegen oder wollen wir es erst auflösen? Ich finde, der zweite, der knallt natürlich einfach fürchterlich raus. Also der ist einfach, der ist schon eine andere Qualität als das 1 und 3. Deswegen würde ich den jetzt auch auf den ersten Platz setzen. Außerdem Rosé hat bei mir sowieso, wie gesagt, immer gewonnen. Aber ich weiß immer noch nicht, ob 1 und 3 das gleiche ist. Ganz ehrlich. Also ich würde mich da Anke anschließen. Ja. Also der 1er, der 2er, der sticht schon raus. Mhm. Der ist schon fein. Der hat eine feine Note irgendwie. Und der ist eigentlich so, wie man so einen Cremant haben möchte, würde ich sagen. Die anderen sind doch eher sektig. Ja, genau. Also der ist schön süffig, aber eine belanglose Nummer 2. Mhm. Ja. Hat auch so eine leichte Erdbeernote, wie das halt Rosés manchmal haben. Ja. Ja, und dann wird es schwierig. Ich setze dann gnadenlos die Nummer 3 auf Platz 2. Ich behaupte jetzt einfach mal, das sind nicht die gleichen. Also ich bin mir auch sicher, dass es nicht die gleichen sind. Und ich hoffe, dass das sich bewahrheitet. Oh Gott. Und ich setze dann absolut. Ich setze aber Nummer 1 auf 2 und Nummer 3 auf 3. Okay. Mhm. Ich schließe mich dann also der Reihenfolge von Anke an, also 2, 3, 1. Wie gesagt, die Komplexität, das Umfassende vom Zweier und na gut, er sticht natürlich eben raus, aber ich. Der ist halt einfach am interessantesten und auch schön, also voll und ich sag mal, gefällt mir. Und bevor wir uns jetzt also völlig, was Alkohol betrifft, diskreditieren, der Schwerpunkt ist natürlich die Kunst in unserem Podcast. Ach klar. Hier die Nummer 2. Wem gehört die Nummer 2? Das ist ein Cremant de Loire, Rosé eben, Beaumar Card Corel. Ist kein Jahrgang, ist eben, wie gesagt, von der Loire im Nordwesten Frankreichs. Ich bin 12,5% für die Anke. Ich bin in Geisels Weingalerie am Stachus gegangen und habe gesagt, ich hätte gerne einen schönen Cremant. Ich hätte gerne einen schönen Cremant und dann haben sie mir so drei rausgeholt. Das ist ja meiner. Ja. Du hast meinen. Ja. Okay, das ist deiner. Ja. Ist es der gleiche? Oh ich Gott. Fürchte, ja. Ich bin mir nicht sicher. Also ich habe ich rede auch nicht fertig. Entschuldigung. War das das war. Oh crap. Also das ist ziemlich sicher meiner. Ja, aber welche Nummer war das? Ach so. Ja. Das war der unmarkiert, oder? Hast du den einen überhaupt markiert? Genau, warte mal. Ja. Man erkennt es am Inhalt, weil bei meins war nämlich Schwaben. Wie sich das Schwaben, genau. Wie sich schwabenmäßig gehört, war meins Schmierpapier. Dann war das die 3, war dann. Nee, das ist Felix. Wo ist das dritte Papier? Das hast du noch an der Hand. Ach, das ist doch das 2, oder? Ja. Ja, genau. Also hier, das ist Verschmeinung. Ah, okay, dann habe ich die 3. Ja. Okay, dann bin ich die 3. Okay, dann machst du die 1. Genau. Ja, okay. Wie gesagt, ich war in Geisels Weingalerie am Stachus. Okay, hab gesagt, ich hätte gerne einen schönen Cremant. Die haben zwei Rosé-Cremants und einen weißen da gehabt. Ich habe von Beaumar, hätten sie auch den weißen noch gehabt. Ich habe mich dann für den Rosé entschieden, weil sie auch sagten, er wäre eben interessant. Es ist ein Cabernet Franc, ist die Traube. Und der kostet 16,90 €. Oza! Hui! Du hattest auch die 3 auf Platz 2, ne? Du hattest meine Reihenfolge. Okay, das war dann meine, die 3. Da ich ja als Gastgeberin netterweise den Stoff aussuchen durfte, ich freue mich halt immer, wenn ich was auf den Tisch stelle, was ich schon kenne. Das hat dieses Mal leider nicht geklappt. Ich war mir sicher, ich hatte noch eine Flasche von meinem Lieblingscremant und habe dann halt letzten Mittwoch festgestellt, oh, doch nicht. Ich habe dann noch eine neue Kiste bestellt. Die kommt dann garniert morgen in der Packstation an. Jedenfalls hat sie bis heute nicht den Weg hierher gefunden. Deswegen bin ich gnadenlos in den Tengelmann nach nebenan gegangen und habe einfach mein Supermarktregal gegriffen. Ich habe hier auch einen Cremant von der Loire von Henri de la Côte. Da steht, glaube ich, nicht mal eine Traube drauf, sondern irgendwie nur ein Cuvée, genau. Der kostet lächerliche 6,99 €. Und finde ich, schmeckt durchaus okay. Ja, und zu guter Letzt bin ich jetzt erstmal glücklich, dass wir nicht den gleichen hatten. Also meiner ist ein, und das spreche ich jetzt sicher falsch aus, Bourgeoisie Blanc Bru, auch von der Loire. Rebsorten ist Chardonnay und Chenin Blanc. Habe ich beim Rossmann gekauft für 8 €. So? Ja, ist okay. Oh, Also ich meine, vielleicht sollte man es nochmal erklären. Also das, was nicht abgedeckt war, waren eben diese Metall... Der Hals. Der Flaschenhals, genau. Das war genau die gleiche Farbe. Oben der Korken hatte noch so einen blauen Nupsi oben drauf. Der war halt auch haargenau. Da war auch die gleiche Weintraube drauf. Also es wäre wirklich läge im Bereich des Möglichen. Das ist der gleiche gewesen. Und ich bin so dankbar, dass es nicht ist. Ja. Oh. Spannung am Schluss noch. Meine Güte. Okay, das ist euch jetzt wahrscheinlich alles völlig egal. Wir sitzen hier sehr erleichtert. Ja. Wir haben unsere Streetcat noch. Yeah! Gut, dann würde ich sagen, machen wir Feierabend. Trinken die Wrestling-Cremant aus. Schön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns nächstes Mal. Dankeschön. Bis dann. Bis dann. Ciao.